Also ganz ehrlich, ich sage erstmal Prost. Du hast ja, ein Bier. Moment, hast ein, ich wollte gerade sagen, habt ihr euer Bier noch nicht auf? Ich habe den Öffner hier von den Landfunkern, der ist richtig gut. Die Landfunker haben Bier? Öffner? Ja. Ja klar. So, Prost. Prost. Prost. Und Prost. Ich kann gar nicht, ich kann höchstens gegen das Handyglas kloppen. Ja, nicht vorbereitet, so. Mein Lieber. Einmal mit Profis. Du weißt aber, was das kostet und was das ist. Das gut. Du weißt, was. Flasche schon leer. Du weißt, was das kostet, das Handyglas und was. Ich habe ja Apple Care Plus, ich bin ja schlauer wie andere Leute. Muss an mich, sorry. Dann hast du die Spider-App. Nee, aber ich glaube, schlauer bin ich nicht, weil ich habe auch schon genug Lehrgeld bezahlt. So, so ihr drei Biertrinker, ich bin vorbereitet. Oh Hilfe, oh Hilfe. Was trinkt ihr denn für Bier? Ich trinke ganz. Machen wir es mal so Landfunker-like. Ja, Landfunker-like. Landfunker-like. Der hat schon eine Kiste. Ja, standardgemäß trinke ich natürlich ein Augustiner Lagerbier hell und zur Verdünnung habe ich ein, wie heißt der, Rotzenmeier? Rottenmeier. So ein Mirabellending zum Nachspülen. Ein Beschleuniger hast du auch. Oh, ist er denn nicht von Prinz, wo du hast, oder was? Ja, kriege ich bei uns, habe ich bestellt. Deswegen habe ich jetzt so eine Notlösung geholt. Kommt aus Oberkirch-Ringelbach. Das muss ja lecker sein. Ringelbach. Ringelrein, Lingelein. Schön. Ja, Klaus, was du trinkst, wissen wir auch alle, ne? Eierlikör. Ich habe ein Lagerbier hell, auch von der Firma Augustina natürlich. Und dann habe ich vorhin auf dem Balkon noch so einen Rest von dem Eierlikör von gestern gefunden. Okay. Der hat das, was auf dem Tisch lag, zusammengekratzt. Ja, ich habe die ganzen Gläser zusammengeschüttet, die da noch rumstanden. Das muss ich dann tun für heute. Naja, also ich habe auch Bier, klar. Herrliches Herforder. Aus unserer Region, immer lecker, immer gut. Ist deine Palette vom letzten Mal alle? Nee, da habe ich auch noch. Ich habe noch von den 10 Paletten habe ich noch 2. Ich habe bestimmt 5 oder 6 abgegeben mittlerweile. Weil irgendwann hängt es dir zum Halse raus, ganz ehrlich gesagt. Also du musst vielleicht den Leuten mal erklären, wie groß diese Paletten sind. Also wenn mir einer sagt, ich habe eine Palette Bier, dann habe ich Vorstellungen und krieg Angst. Und wenn du sagst, du hast 10 davon, habe ich richtig Angst. Naja, das sind alles 30 mal halbe Liter pro Palette, ne? Okay. Also Palette, nicht Euro-Palette. das war so mein Gedanke. Ja, so ein Steg halt eben, ne? Ein Steg, ja, genau. Genau. Ja, ich habe fange mit Bitburger an und höre mit Tuborg auf. Ja, und warum trinken wir Bier? Ja, weil heute 500 Jahre Reinheitsgebot ist heute. Ganz genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich finde das ja total klasse, dass wir uns einfach sporadisch zusammengetroffen haben. Komm, das war doch geplant. Ja, der Stream ist kaputt, das gibt's doch gar nicht. Einmal mit Profis. Tja. Ja. Heute ist Tag des deutschen Bieres. Mit dem Tag des deutschen Bieres wird seit 1994 von den deutschen Bierbrauern der Erlass des bayerischen Reinheitsgebotes im Jahre 1516 gefeiert. Mhm. Der Tag des deutschen Bieres findet jährlich am 23. April statt. Und das ist heute. Und das ist wirklich echt Zufall. Wir haben das nicht geplant. Ich habe das nur irgendwo heute bei Twitter gelesen. Tja. Ja, ich hab's auch auf Facebook oder so irgendwo mal gelesen gehabt, ja. Ja, passt doch ganz gut. Ein Link für die Shownotes. Ah. Okay. Komisch, bei mir läuft der Stream. Ja, gut. Egal. Der Marty fragt, ob er den falschen Link hat. Das können wir nochmal in den Chat reinposten. Mhm. Ich mach's grad. Ach so. Klaus, du so als Profi-Biertrinker, ich habe mich mit diesem Reinheitsgebot noch gar nicht befasst. Was ist das? Ich habe mich damit auch noch nie befasst. Schmeckt einfach nur gut, das Zeug. Bier ist ja zu trinken, da ich wollte ja keine Wissenschaft draus machen jetzt. Nee, aber ich glaube, das ist irgendwie, dass nur Hopfen, Gerste, Wasser und vielleicht noch Malz drin sein darf und sonst eigentlich keine Additive in irgendeiner Form. Additive. Zusätze. Ja, das kenne ich. Zusätze, ja. Ja, das kenne ich nur vom Heizöl, damit die Heizung besser brennt. Ja. Aber wenn du das Zeug da reinkippst, das möchte ich dann auch nicht mehr trinken. Ich muss aber der Fairness kalt halber sagen, dass ich einige Biere schon getrunken habe, die nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gemacht wurden und die auch lecker waren. Also das muss nicht unbedingt was heißen. Also das sind das welche, die kauft man dann im europäischen Ausland oder was? Ja. Ich weiß nicht, ob das, also in Deutschland muss das wohl so gebraut sein, ne? Ja. Aber, ja, wenn du zum Beispiel in der Türkei Bier trinkst, da schmeckt's auch. Na, tatsächlich. Ja. Ich denke mal, dass das halt nur daran, dass man nichts anderes reinmischen darf oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Ist halt eben für die Craft-Bierbrauer, die im Moment so hochkommen, so ein bisschen Hindernis. Weil die nicht so können, wie sie wollen. Ja, ich meine, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß, so Craft-Bier, das ist ja so Englisch-Style, glaube ich, ne? Ja, die sind ja irgendwie stärker. Was kommt da rein? Also mehr Alkohol oder was? Also, ich weiß nicht. Ich bin auch kein Braumeister, aber ja, die, was weiß ich, die machen da auch andere Zusätze rein. Da darfst du halt eben in Deutschland nicht, weil wir das Reinheitsgebot haben. Kai? Ja? Kannst du bitte Hochdeutsch schwätzen? Hä? Ich musste mal den Landfunker so lachen. Kannst du mal von einem... Hochdeutsch. Ja, das war jetzt auch ein Joke. Ich habe die Landfunker heute gehört und wie sie dich angemahnt haben. Ich spreche jetzt hier mal vernünftig. Ja, das ist so ein Problem bei mir. Nee, alles gut. Ja. Herr Bob, bist du noch da oder Doktor? Spielst ja, ich trinke gerade Bier, Mann. Ach so, ich dachte, du warst Dr. Bob. Ich trinke hier gerade Bier, lass mich zufrieden. Der Nachzug schreibt im Chat, das war doch, um die heimische Landwirtschaft zu fördern. Mhm. Gut. Vor 500 Jahren schon. Oh. Das wäre ja denkbar, ja. Was vor 500 Jahren wohl der Liter Milch gekostet hat. Ich weiß auch gar nicht, mit diesem Craft-Bier, die sind ja stärker als normale Biere, oder? Na, du kriegst halt Craft-Bier, was leichter ist. Also das hat damit nichts zu tun. Ach so, ne, ich dachte. Es gibt natürlich Craftbier, die haben, was weiß ich, 9, irgendwas Umdrehungen. Es gibt auch Craftbier, die haben 2, so viel Umdrehungen. Also ich hab ein bayerisches Bier getrunken, das schmeckt aber eigentlich gar nicht. Noctus 100 heißt das. Das kommt aus Bayern. Und das schmeckt so nach Schokolade. 10%. Ich weiß nicht, kennst du das Noctus? Nee, sagt mir nichts. Nee, also ich meine, Klaus, Riegle Brauerei ist das. Riegle. Sagt er was, ne? Die Brauerei sagt mir was, aber das habe ich noch nicht getrunken. Ich bin ja da relativ einfallslos, was die Auswahl meiner Biersorte betrifft. Komm, du hast so einen Vertrag. Das dürfen wir doch hier im Podcast nicht sagen. Also, du hast doch keinen Vertrag. Ich habe doch hier keinen Vertrag mit nix. Genau, so sieht das aus. Wir werden von niemandem bezahlt. Leider. Ja, nicht leider. Dann könnten wir doch noch mehr trinken. Du kannst dich am Label anschließen, vielleicht bezahlen sie dir dann ein Bier dann. Ja. Das Einzige, was sie nicht machen, sie machen keine Retweet-Werbung für dich, die Labels, aber ansonsten kriegst du vielleicht eine Kiste Bier. Hier, Klaus, du spielst doch immer so ein schönes Spiel. Wollen wir das hier auch mal spielen? Wollen wir unseren Podcatcher aufmachen? Unser Podcatcher, das magst du doch so gerne. Wollen wir das machen? Was aktuell läuft? Landfunker. Ja. Ja, aber nur eine Folge läuft? Jeder. Hm? Wenn du jetzt anmachen würdest, was würdest du hören? Ja, wenn du auf Play drückst. Landfunker. Nix, weil ich den letzten Podcast zu Ende gehört habe. Hä? Okay. Bist du ruhig? Okay. Kai hat seinen Podcatcher durchgespielt. Sehr schön. Ich hab tatsächlich eine Folge versucht anzuhören, aber irgendwas kam mir dazwischen. Dann wollte ich beim Duschen weiterhören, habe dann aber vergessen, das weiterzuhören halt eben. Normalerweise ist meistens bei mir dann keine Folge mehr irgendwie. Aber im Moment ist Nebensprechen 033 dran. Da habe ich, glaube ich, auch nur das Intro gehört bisher. Kannst du mir mal erzählen, wie du Podcast beim Duschen hörst? Ja, über Lautsprecher. Ach so, hast du so... nicht mit dem Handy unter der Dusche und Kopfhörern. Das geht nicht, weil du hast ja keine Tasche, wo du das Handy reinstecken kannst beim Duschen. Aber wenn Kai cool, unter der... Dann kannst du dir zwischen die Arsch packen. Juhu. Aber wenn kein. Da bleibt's auch trocken. Ja. Genau. Aber wenn du da mal, mach mal ein Foto, nur mit Kopfhörer unter der Dusche. Das reicht mir, glaube ich, schon. Wobei, wobei. Das postest du bei Facebook und dann schreiben alle unter, nee, aber den Arsch wollen wir nicht sehen. Nee, wieso? Ich hab so ein, wie hieß denn der, Raiko, so ein Bluetooth-Lautsprecher mit Akku drin. Der steht im Bad immer, wenn ich dann morgens ins Bad gehe und dusche mich und mache mich fertig für auf Arbeit oder so, höre ich schon die ersten Podcasts oder auch mal Musik. Aber nicht in der Dusche hast du diesen Bluetooth auf? Nein, das ist kein Kopfhörer, das ist ein mobiler Lautsprecher. Ach so, so ein Kasten, so ein Klotz da. Ja, genau. Jetzt gebe ich euch mal einen Tipp für Nerds. So, wenn ihr ein Handy habt, dann tut das mal und ganz laut stellen, ganz laut, und dann macht ihr das einfach ins Waschbecken. Einfach unten reinlegen. Was meinst du, wie laut das wird? Und dann kannst du das super hören im ganzen Bad. Klingelt zwar so ein bisschen und hört sich vom Sound her nicht ganz so toll an, aber es ist laut und du verstehst es vernünftig. Selbst wenn in der Wanne noch das Wasser läuft. Ja, also das geht wirklich. Na, Wanne habe ich ja nicht. Ich habe nur eine Dusche. Aber das Wasser lasse ich raus aus dem Waschbecken. Ja, bitte. So, also bei mir läuft zurzeit der Metacast, die Folge 52, Psycho Live. Mhm. Ja, das kann ist auch eine Empfehlung. Kann dich nicht, habe ich abonniert, aus Gründen. Ja, das brauchen wir hier jetzt nicht weiter erläutern, aber der lohnt sich auf jeden Fall anzuhören, Metacast, die sind gut. Hamburg, ne? Oder? Ich glaube, irgendwo aus dem Norden, ja. Ja, ich bin heute Morgen ganz früh aufgestanden, ganz normal, weil bei mir der Wecker halt nicht mehr klingelt. Ich werde so wach. Professional, der wird so wach. Ja, das ist wirklich so. Also die Woche über ist in so einem Rhythmus drin und dann weißt du nicht, was du morgens um 7 machen sollst. Ja, und habe mir die Hunde gepackt und bin mit denen hier oben über den Berg. Und das ist so eine Runde, da laufst du so ein und eine Viertelstunde mal anderthalb Stunde, je nach Kondition, wie die Hunde so drauf sind auch. Ah, der Karl, der bleibt ja an jedem Stein hängen und erstmal pinkeln. Aber ist ja auch egal. Ja, das kenne ich. Ah, der Bock. Das ist so ein Karl-Problem. Ja, das geht mir mit meinem Karl auch so, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Bleibt auch an jedem Stein hängen. Ja, aber unser Karl hat 4, deiner hat nur 3. So, jetzt habe ich aber, warte mal, den Podcast angemacht von den Landfunkern. Und dachte mir, ach, der wird da oben, da werde ich dann irgendwann den nächsten dann hören. Ja, schitte was, der ging ja richtig lang. Der ging bald 2 Stunden, ne? Oder? Fast 2 Stunden, ja, aber öfter schon. Ich habe es noch nicht durchgehört, also deswegen, da bin ich mittendrin jetzt. Also um 6.17 Uhr kam in unserer Telegram-Gruppe heute Morgen, ich rühre da mal die Werbetrommel. Das heißt, Bob war um 6.17 Uhr schon am Rechner. Ich war um 5.11 Uhr schon am Rechner oder so. Und dann bin ich um 19 nach, ich war auch gerade am Rechner, und dann ist auch noch Klaus um 21, 2 Minuten später war auch noch was. Ja, das Problem ist, dass ich den Chat gar nicht leise gestellt hatte, und da dachte ich halt, welches Arschloch will denn jetzt da schon was von mir? Ah, du hast ausgeschlafen, also bis 6.17 Uhr oder was? Nee, ich habe geschlafen, ich glaube bis 8:30. Nee, der erste Tweet war von mir um 5.14 Uhr. Da habe ich den ersten nicht Tweet, sondern den Telegram abgesetzt. Ja, genau. Ja. Da dachte ich, wer will denn jetzt schon wieder was? Und dann nur sowas, gell? Unwichtiges. Nichts Schönes. Ja. Aber Bob, wie lange gehst du mit den Hunden immer, wenn du jetzt sagst, die Folge war so lang? Ja, so eine Stunde, anderthalb Stunde, je nachdem. Also Wochenende, in der Woche auch nicht, ne? Da bin ich dann schon mal nach 10 Minuten auch wieder zu Hause. Also kommt halt immer ein bisschen drauf an auch. Bist du der Einzige, der mit dem Hund rausgeht in der Woche? Nein, ich gehe eigentlich gar nicht. In der Woche geht meine Frau und die Kleine gehen mal. Klaus, und eure Fußhupe reicht Garten oder was? Ja, die ist ja mit am Stall immer. Der ist ja so, der kann ja da überall rumlaufen. Das ist ja, meine Frau fährt ja meist morgens in der Früh immer schon rüber. Zum Füttern hier von den Pferden, das ist dann auch so gegen 7:30, 8, und dann nimmt sie den Hund gleich mit, dann hat er auch schon Bewegung genug gehabt. Okay, so ein Stallfifi. Ja, das ist halt so ein ohne Leinehund. Na gut, Kai braucht man nicht fragen. Die Lucy, die ist Katze, die pennt den ganzen Tag. Tagsüber pennt sie, ja. Katze. Na, wie, nachts nicht? Nee. Nee, Katzen sind nachtaktive Tiere normalerweise. Ja. Also meine hat immer geschlafen. Ja, wenn sie älter sind schon, aber ach, du so, siehst ja erst 3 Jahre, glaube ich, wird sie dieses Jahr. Deswegen sperrst du sie auch immer im Keller, damit du pennen kannst. Ja, die kannst du nicht in der Wohnung lassen. Also das, ja, die, ich habe sie zwar mal probiert und dann hat sie auch eigentlich bei mir auf dem Bett, im Bett geschlafen, also auf dem auf der Seite, die noch zu belegen ist. Und aber wenn die abends ihre Tour hat oder so, kriegst du die auch nicht mehr zum Halten oder was, dann ist die will die auf dem Balkon wieder rein, raus, da kriegst du überhaupt keine Ruhe. Deswegen geht die abends dann, sag ich mal so, um 9 oder so, die schon mal in den Keller. Und dann merkst du halt eben, wenn dann im Keller mal an den Fenstern die Vorhänge runter sind oder so, dass sie nachts auf Mückenjagd war oder so. Also die ist schon recht aktiv nachts auch. Habt ihr keine Katzenklappe oder irgendwas dann da im Keller? Lucy geht nicht raus, ist eine Hauskatze. Ach, die geht nicht oder will auch gar nicht oder darf gar nicht? Die weiß gar nicht, was das ist. Wenn die auf Mücken fangen, gibt's so Kopflampen für Katzen so? Die Katze sieht nachts mehr wie tagsüber. Hä? Ja, klar. Ja, freilich. Ich glaube, der Hatti muss sich mal die Folgen von der Podcast mal anhören hier, dass der mal ein bisschen da kommt. Ich glaube, der Hatti muss man nochmal Grundschule-Biologie-Kurs durchnehmen. Oder so. Ich habe selber eine Katze gehabt, aber meine Katze hat nachts gepennt. Ja gut, ich denke mal, die pennt auch mal nachts. Irgendwann hat die auch keinen Bock mehr. Und meine Katze hat keine Mücken gefressen. Nicht? Meine Katze frisst sogar die Mai- und Juni-Käfer. Mann, ja. Dann gib dir doch mal was zu essen. Ja, ich hab's ja nicht mehr, aber ich bin, oh Gott, wann war denn das? Ich meinte ich gar nicht. Ach so, du meinst ihr was zu fressen geben. Ja, Fleisch, Veggie ist ja auch nicht, ist ja Fleisch. okay. Ja, Mann, aber meine war Veggie. Jetzt ist doch Himmel. Ja, Prost. Ja. Geht nicht. Das geht jetzt gerade nicht, sorry. Trink mal erst noch in Ruhe ein. Ja. Muss man jetzt ja wirklich schon Nachschlag holen hier. Jetzt geht das wie. Sag mal, hast du so Bitburger, diese kleinen Hupen da oder was? 033, ja. Ja, gut. Ich bin im Jahr 2000 bin ich ausgezogen und da habe ich mir ja eine Katze geholt mit meiner damaligen Freundin. Und ja, wie das so ist, so erste eigene Wohnung, erstmal musste Bilder aufhängen. Ich habe von Bilder keine Ahnung. Bilder müssen schick aussehen. Dann habe ich mir so einen Bilderkatalog. Wie heißen die? Kunstdruck heißt das, ne? Und dann habe ich mir Bilder aufgehängt von Salvador Dali. Das ist der mit diesen zerlaufenden Uhren. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Der war ein bisschen durch, der Typ. So. Oh, der war in Ordnung. Nee, der war durch. Ich glaube, der Typ war durch. Dali war durch. Ja, und dann habe ich natürlich auch Pflanzen gekauft. Also zu Hause hatte ich keine Pflanzen gekauft. Und dann hatte ich die Katze. Also die Katze hat sich den ganzen Tag um die Pflanzen gekümmert. Also du kamst nach Hause, die hat. Was Frau Garn gießen, oder was? Die hat immer gemeint, ich habe die frische Pflanzen gehabt und die hat immer umgetopft. Ich kam hin, Alter, Pflanze nach Nebentor. Ach so, nee, ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, und der hat halt alles angefressen. Also wie gesagt, Mücken nicht, aber Pflanzen hat die echt zerstört, meine Katze. Und dann habe ich, wie heißt das? Gibt's das? Katzenminze? Heißt das so? Ja, da sind Katzen ganz verrückt drauf, ja. Ja, und das habe ich dann gekauft. Das hast du dann in so einem, ich sag mal, das ist so wie so ein Plastik-Eisbecher gewesen. Und dann ist das Zeug, da hast du Wasser und dann hat sie meine Pflanzen in Ruhe gelassen. Aber wehe dem, ich habe nicht darauf geachtet, dass diese Minze nicht da war, dann hat sie sich wieder um die Pflanzen gekümmert. Ging gar nicht. Na, ich habe auch so Säckchen mit Katzenminze drin. Ja. Gruselig. Also die kriegt man dann. Ja, der ist ganz verrückt drauf eigentlich. Ja, unsere haben eine Katzenklappe, die kommen und gehen, wie sie wollen. Das ist auch ja, ganz aber angenehm. Ja, aber es ist halt eben viel zu viel Verkehr. Ja, also. Ja nee, dann ist doof. Meine erste Katze, die ist auch noch immer rausgegangen. Also sie war dann zwar nachts auch zu Hause, im Keller auch, aber tagsüber ist sie auch mal raus oder so. Aber es ist mittlerweile hier viel zu viel Verkehr, um die Katze einfach laufen zu lassen. Ja, Bob, ihr habt nur Hunde, oder? Habt ihr auch eine Ja, Katze? Zwei Hunde. Nein. Katzen kommen auch nicht ins Haus. Weil? Ja, linke Biester. Bob. Ja, aber es ist doch wahr. Guck mal, die guckst du an, da lachen sie und dann drehst du dich um, dann hast du die Tatze im Rücken. Ja, das stimmt allerdings. Die wollen nur spielen. Aber mit der Katze hast du halt eben auch keine Arbeit oder so. Und dann machst du Katzeklo sauber, guckst, dass sie fressen hat und gut ist. Ja gut, klar. Ist deine Katze auch so wählerisch, was das Fressen betrifft, oder frisst sie immer das Gleiche? Also ich hatte, mittlerweile habe ich das Futter gefunden, das sie gerne frisst, aber ich hatte da anfangs Probleme gehabt. Also ich wollte, meine erste Katze zum Beispiel, die hat nur Futter gefressen von der einen und derselben Marke. Also wenn du der, was weiß ich, ohne jetzt da hier Werbung zu machen, Marke X hingestellt hast, hat sie es nicht gefressen, weil sie nur von Y haben wollte. Sanostol. Und bei Lucy wollte ich es eigentlich so machen, dass ich ihr einfach ganz normales Supermarktfutter oder so, no name, was weiß ich, aus irgendwelcher Kette oder so, aber kannst du vergessen. Die hat noch nicht das teure gefressen mit W drauf. Und so musste ich dann bei so einem Internethändler, der Katzenzubehör oder Tierzubehör vertreibt, teures, ich glaube, da hat eine Dose mit, ich weiß nicht, 125 Gramm, ich glaube 80 oder 90 Cent kostet da. Also ja, aber mittlerweile habe ich eine Sorte gefunden, die günstiger ist und diese dann halt eben auch frisst. Cool. Okay. Unsere Biene, die macht im Moment Weight Watchers. Die muss einmal im Monat zum Doc zum Wiegen, kein Witz. Die kriegt Spezialfressen und die tut mir so leid, ja. Der Karl, der kann natürlich fressen, weil der hat hier überhaupt nichts auf den Rippen. Ne? Kannst du mir mal den Usernamen geben, damit ich es mit meiner Runtastic-App mal adden kann? Nee, laufen tut die nicht, nur mit mir morgens. Ja, nee, wirklich. Nee, keine Dosen. Die hat im Moment Trockenfutter. Und dann so kleine Packungen. Das ist aber auch so ein Diätfutter. Ja, ist schon schlecht, weißt du. Die kommt schon nicht mehr. Die hüpft auch mal ins Bett nachts, aber kommt nicht mehr hoch. Also zu fett. Ne? Das ist nix. Ne? Wie der Herr, so das Geschirr. Ja, aber du gibst ja, wenn man jetzt deinen Personal Podcast und beim Rating hört, du gibst ja richtig Gas gerade. Du bist ja also, puh. Naja, die Bewegung macht mir ja sowieso Spaß. Das war ja nie das Problem. Aber seitdem ich jetzt anfange, ein bisschen Kalorien zu zählen und drauf zu gucken, geht das ab wie Schmitz Katze. Im wahrsten Sinne. Oh, schönes Wortspiel. Geht ab wie Planet Kais Katze. Ja, aber vielleicht schaffe ich es doch noch zur Bikini-Figur. Ja. Ja, aber ich meine, du weißt doch selber, wie es ist. A, man fühlt sich besser. B, man sieht ja besser aus vielleicht oder so. Und das motiviert dann ja auch immer so. Das Problem an der ganzen Sache ist ja immer bei dieser ganzen Abnehmerei, das ganze Zeug zu halten. Dass du immer auf dem einen Level bleibst. Das ist das Problem. Vor heute Abend hast du den Kalorienzähler aber ausgestellt, ne? Warum? Ja, oder sagst jetzt nach zwei Bieren darfst du nicht mehr. Ach so, nein, man muss auch mal, nein, so genau darfst du das nicht sehen. Also genau. Es grundsätzlich musst du mit dir im Grünen sein. Also dass du meinst, okay, jetzt kannst du es dir mal erlauben. Jetzt kannst du dir auch mal ein Kilo plus erlauben. So, das darf dich nicht gleich umbringen sozusagen oder dich so demotivieren. Ich habe das letztes Jahr mal gemacht. Ich habe ja mal hier von dem Detlef die Soest Dingsi, das habe ich mal gemacht, aber ich habe da kein Geld für bezahlt. Ich hab mir das halt angelesen und hab halt geguckt, okay, was darf ich, was muss ich machen? Also sprich, Low Carpet, keine Kohlenhydrate gegessen und dann halt zweimal die Woche halt hier Bauch, Beine, Po Übung gemacht und dann gibt's einmal die Woche ja so ein Load Day. Das ist echt hart. Also du machst da wirklich 6 Tage lang. Eigentlich ist es eine reine Männerdiät. Gut, für Bob jetzt vielleicht nicht oder so, aber für Klaus und mich wird es super. Du kannst ja so viel Fleisch fressen oder das echt fressen, wie du willst. Und Gemüse, aber kein Obst, keine Milchprodukte und keine Kohlenhydrate. Und einmal die Woche gibt's ja diesen Load Day. Und der war bei mir immer samstags. Und ich bin samstagmorgens um 7 Uhr immer zum Discounter gefahren. Dose Cola, 3 Schokoriegel. Alter, wenn du eine Woche lang nichts Süßes zu dir nimmst, Alter, das ist die Hölle. Na, aber Quatsch. Nee, da komme ich auch mit klar. Ja, aber also, aber auch wenn du hast ja gar nichts. Also ich bin dann auch zu McDonald's gegangen. Du hast ja, ich meine, du kennst es ja. Ich meine, klar, du bist Veganer. Das denn? Veganer, Entschuldigung. Ja. Ja, du kennst das halt oder so. Aber wenn du ein Klumpen Fleisch. Am Anfang ist das natürlich schwer. Das fällt jedem schwer, nichts Süßes zu essen oder egal, was das ist. Aber man kann das auch machen. Also. Ja, aber wie gesagt, auch kein Brot, keine Brötchen, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Reis. Das ist schon hart oder so. Dann musst du dich dann wirklich mit Rezepten auseinandersetzen. Ich meine, Bob wird es bestätigen. Also ich meine, ich habe dann wirklich angefangen, solche Sachen wie Falafel zu machen. Das ist hier aus Hülsenfrüchten. Ich habe viel Nüsse gegessen, Linsen viel gegessen und so ein Gedönse. Ja, aber einmal die Woche gab es halt einen Klumpen Fleisch, ein Steak. Und seitdem weiß ich auch, was Steak kostet. Klaus, ja, alles Papplapapp für dich, ne? Das darf alles nur nicht so zur Selbstkasteiung führen irgendwo. Ja, das finde ich auch. Du musst, wenn du wirklich Diät oder was machen willst oder so, du darfst alles essen, nur mit Maß und Ziel. Also Das stimmt, genau. Frisst die Hälfte. Nee, nicht mal frisst die Hälfte oder was. Wenn dein Körper halt eben, was weiß ich, nach einer Schokolade verlangt, dann gib sie ihm. Aber nicht eine ganze Tafel, dann gib ihm halt eben nur eine Rippe, weißt du? So, und wenn du halt eben, was weiß ich, du isst jetzt, es gibt Schnitzel, was weiß ich, Salzkartoffeln und Gemüse, so, jetzt machst du dir einen Teller, nimmst du dir einen Schnitzel, nimmst Gemüse, nimmst Salzkartoffeln, jetzt hast du da noch Hunger, dann ess noch von dem Gemüse, nicht von den Kartoffeln und nicht vom Schnitzel. Ja, genau. Ja. Das gibt da so ein Pyramidensystem von was du viel essen sollst oder vermehrt essen sollst. Du darfst alles essen im Prinzip, aber das eine halt eben weniger und seltener und das andere mehr und öfters. Das ist eine reine Kopfsache. Der Stolzfuß bringt gerade auf den Punkt. Der schreibt gerade, du musst weniger Kalorien zu dir nehmen, wie du verbraucht hast. Und das ist alles. Ist ja eigentlich ganz einfach. Nur es ist halt vom Rechnen her, ja. Von der Sättigung her ist es einfach schön, wenn du irgendwelche Nahrungsmittel zu dir nimmst, die am besten nicht irgendwie weiterverarbeitet bist. Am geilsten ist natürlich Rohkost, weil der Körper da am meisten tun muss, ne? Und du wirst gefüllt, also das Sättigungsgefühl ist da. Ja, aber das beste Sättigungsgefühl ist Wasser. Ja. Trink viel Wasser. Trink. Also ich meine, das machen ja wahrscheinlich die wenigsten, dass du standardmäßig deine 3 Liter Wasser am Tag trinkst oder so. Locker. Ja gut, aber das machen die wenigsten. Ich meine, gut, ich trinke 3 Liter Bier am Tag, aber. Ja, kommt aufs Gleiche. Ja. Nein, aber wenn du wirklich 3 Liter Wasser zu dir nimmst, dann bist du auch wirklich gesättigt und hast halt dieses Hungergefühl auch nicht, ne? Tja. Klaus interessiert das alles nicht, weil der hat ja gerade zu Hause Kampf der Titanen. Er ist auch Vegetarier, habe ich gehört. Ne? Ich nicht, ja? Nee. Aber du machst mit? Nee. Ich unterstütze das, weil ich hier die Küche unter mir habe, aber ich selber esse ganz normal das, was ich sonst auch gegessen habe. Ich wollte gerade sagen, er kocht ja zweimal im Endeffekt tagsüber. Wir könnten uns mal zusammentun, wenn du Lust hast, Klaus. Ja, sollen wir mal Rezepte austauschen? Ja, genau, sowas in der Art, genau. Ja, können wir machen. Kann ich dich aber auch hier, kann ich auch direkt meine Tochter hier vorsitzen, die kann sich dann mit dir unterhalten, da sollte ich dich da mal merken. Genau. Ja, genau. Weil das geht, das gern machen. Das geht, also du kannst mit ihr Teamspeak und das hätten wir auch noch machen können, Google Hangout. Den Tag haben wir mit ihr gequatscht auf dem Raucherbalkon. Der Klaus ist weggegangen, die Kleine nimmt sich die Kopfhörer hin, zack, bups, hallo. Ja, nee, das können wir heute nicht machen, weil dann müssen wir uns jetzt mit Handys in Arsch falten und solche Sachen zurückhalten, ne? Das geht ja nicht. Nee, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Kai sein Handy in den Hintern hat, oder? Nein. Ach so, nee. Das mit dem Google Hangout finde ich eine nette Geschichte, wenn man das oben auf dem Balkon macht und so ab und zu mal. Aber ich finde, es lenkt auch ein bisschen ab manchmal bei der ganzen Geschichte, weil dann hält wieder einer irgendeinen Blödsinn in die Kamera, dann bist du damit beschäftigt zu schauen, was der da tut. Ja, wenn du eine Aufnahme hast, muss das nicht sein, aber Raucherbalkon, so oft wird der nicht aufgenommen. Man könnte ja jetzt zum Beispiel auf dem Raucherbalkon aufnehmen, da sind ja oben ein paar, aber nein. Obwohl, nee, wir haben ja auch ein paar davon im Chat. Ja, Klaus, wie weit bist du? Ich habe jetzt die erste fertig. Ich habe hier, weiß ich gar nicht, ich muss schauen. Ist es ein Wettkampf? Nee. Nein. Ich hab noch hier. Ich lasse das heute ein bisschen gemütlicher angehen. Ich hatte zum Mittag schon zwei. Okay, ja, was gab's? Bayern halt. Er ist ja, eigentlich ist er ja Gölle, ne? Ja, in Köln trinkst du auch mal einen Kölsch zum Mittagessen, das ist ja gleich verdunstet. Bist du eigentlich auch in Köln geboren? Ich bin nicht in Köln direkt geboren, ich bin in Gummersbach geboren, kennt man vielleicht von den Handballern noch. VfL Gummersbach, ja. Ja, ganz genau. Ja, also so auf den Dörfern vor Köln. Hoffentlich haben wir jetzt hier keine Hörer aus Gummersbach. Ich weiß jetzt nicht, wie groß so? Gummersbach ist. Ja, wie groß ist Gummersbach? Das ist ein Dorf. So groß ist es nicht, das weiß ja, ich. Ja, so groß ist nicht. Ja, ich meine, wir haben jetzt hier auch im Chat einen Landstuhler. Also im Vorgespräch, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich sage, was ist das, einer, der da eine Wallerei macht oder so? Und dann muss man immer sagen, dass das eine Ortschaft ist, Landstuhl. Das wusste ich auch nicht. Na gut, aber Gummersbach, klar, kennt man, aber so klein ist Gummersbach auch nicht, glaube ich. Ja, also bei mir ist alles Dorf, wo jetzt nicht eine Straßenbahn durchfährt. Okay, das heißt, du wohnst auf dem Dorf? Ich wohne definitiv auf dem Dorf, ja, sage ich auch immer. Also ich wohne auch auf dem Dorf. Ja, ich find aber auch schön hier irgendwie. Also wir haben lange Zeit direkt in München gewohnt, in Milbertshofen, direkt beim alten Olympiastadion. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr wirklich sein eigentlich im Moment. Ich finde das hier auf dem Lande dann schon ein bisschen entspannter, auch gerade mit den Kindern. Also Kinder in München oder generell in der Großstadt großziehen und allein der Weg zur Schule dann schon und damit, was weiß ich, Bus und Straßenbahn am besten, das haben wir hier halt nicht. Hier ist die Schule 800 Meter Luftlinie. Da können die alleine hin und zurück. Also finde ich schon schöner. Apropos Dorf, gibt's schon neue Informationen zu deinem Dorffest bei dir im Garten, Bob? Nee. Momentan leider noch nicht. Ich wollte jetzt beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme mal so ein Doodle starten, wer alles Lust hat zu kommen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so wenn's mehr als 10 Leute sind, dann lohnt sich das, dann machen wir das. Ja, aber ich doodle erstmal. Ja, wenn's... Ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nur der Termin wird auch schwer dies Jahr, ne? Ich stecke auch voll mit Terminen, also. Aber gut, das müsste man dann vorher irgendwie mal gucken und mal festlegen. Und dann die Termine halt in dem Doodle auf oder eintragen und gucken, wer sich wo einträgt. Wenn wir an einem Termin mehr als 10 Leute sind, ja, wäre schön, dann machen wir das wieder. Also letztes Jahr war super. Wir waren ja auch, gut, da waren wir natürlich 18 Leute oder so. Da war ganz schön was los hier. Ja, ich habe ja auch schon Interesse. Ich meine, wir haben ja im Vorgespräch gesagt, so Podstock, also ich kann nicht, weil das Termin nicht, also wenn Podstock anfängt, ist in Niedersachsen schon wieder, fängt die Schule wieder an und ich habe immer einen Sommerferienurlaub. Und ich warte eigentlich immer noch händeringend mal auf den Termin fürs Podcaster-Barbecue in Hannover. Da kommt ja auch noch nichts oder so, aber das werde ich halt als Tagestour machen, weil das sind nur 100 Kilometer. Ich gehe mal davon aus, wenn es dir zeitlich passt, wirst du da auch hinkommen, weil nach Hannover kannst du ja auch hinspucken. Ja, das glaube ich passt nicht, aber ich werde sehen. Hannover kannst du mit dem ICE hinfahren von Göttingen aus, oder? Ja, aber wie passt nicht? Wieso gibt es einen Termin schon? Habe ich was verpasst? 13.8. Der Ralf, der schreibt es gerade im Chat, warte mal. Ah, super, 13.8. Ja gut, das ist ja eine Woche nach Podstock. Ja gut, 13.8. Ja, und da sind wir im Osten. Da sind wir im Osten zur Gurkenparty irgendwie. Da weiß ich auch nicht. Die sind da im Spreewald doch am Gurken sammeln und da gibt's ein Gurkenfest. Und da meine Cousine dort wohnt und die Kinder so gut auskommen, wollten wir da eigentlich hin für ein Gurkenfest. Woche. Ja, das ist immer ganz schön. Ist das mit Verkleiden? Als Gurke. Das weiß ich gar nicht. Was würdest du denn vorschlagen? Ja, irgendwie als Gurke, ne, oder? Welche Ortschaft ist das? Golzen. Das ist da, wo der Spreewaldhof ist. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Spreewaldhof, die Gurken. Mhm. Kriegst du überall zu kaufen. Ja, Spreewaldgurken sagt mir was, aber ja, genau. da war ich noch nie in der Ecke. Naja. Genau da. Ja, ja gut, 13.8., das werde ich als Tagestour machen, wenn du nicht da bist. Na gut, macht ja nichts, also. Nee, da ist ja reichlich los, also warum nicht? Letztes Jahr hatte ich ja auch keine Zeit, das war da auch nicht gepasst. Ja, das war ja in Karlsruhe, aber wie gesagt, ich werde, also da werde ich hinfahren, 13., das mache ich als Tagestour, da fahre ich mit dem Metronom hin, also hier von Nörten, fahre ich etwas über eine Stunde, also das ist überhaupt kein Problem. Aber Ralf, das ist gut, dass du das schreibst. Gibt's auch eine Location, eine Örtlichkeit? Weil das weiß ich nämlich noch nicht. Da muss ich nämlich mal gucken, wie ich da am besten hinkomme mit der Busverbindung oder Straßenbahn. Aber da werde ich auf alle Fälle hinfahren zum Podcaster Barbecue. Podstock passt leider nicht. Podcamp war ich. Oder wart ihr ja alle auch nicht? Und ja, irgendwie kriegen wir's hin. Also bei mir ist auf alle Fälle saved. Ich fahre 4 oder 5 Tage auf das Sofa von Klaus seinem Wohnzimmer. Ja. Oh, okay. Ja, da muss ich eigentlich heuer, sagt man ja dieses Jahr auch noch, in Garten zelten irgendwann. Aber das mache ich dann, wenn ihr mal irgendwo ein Konzert habt. Das muss ich mir doch dann so legen. Aber weißt du, das ist ja das Nächste. Ich habe dieses Jahr auch wirklich 2 Metal-Festivals, ein Rock-Festival. Das sind schon alleine 3 Tage mal 3 sind 9 Tage, naja, 10, das eine sind 4 Tage. Dann kommt dieses Podstock, das sind auch nochmal 3 Tage. Da bin ich schon 2 Wochen nicht zu Hause. Und ich habe hier dann ja auch noch was. Dann ist wieder das CCC im Dezember, sind auch wieder 4 Tage. Ich muss ja irgendwann auch mal zu Hause sein. Und das geht nicht. Also deswegen, da muss ich mich jetzt wirklich mit den Terminen ein bisschen zusammenreißen. Ja. Ja, es muss ja immer alles irgendwie noch passen, ne? Wenn man die Familie noch im Rücken hat. Ja, ne, das, ne? Ja, und was heißt im Rücken, ne? Man ist eben so, ne? Also man unternimmt aber viel zusammen auch, dass man irgendwo hinfährt und zusammen was unternimmt. Oh, jetzt hat der True Blunter eine ganze Ecke gepostet im Chat. Oha. Ja, will es einer von euch vorlesen oder? Nö, er hat, also es ist lediglich eine E-Mail, dass es in Hannover stattfindet am 13.8. und wir können ja in die Shownotes die E-Mail-Adresse reinpacken von dem Phil Marx, der dann die Anmeldung entgegennimmt. Also man muss eine E-Mail an die E-Mail-Adresse schreiben. Das gilt dann auch als verbindlich. Also die können wir in den Shownotes gerne packen. Also ich hab's mir auch in die da unten reingepackt, weil ich ihm dann morgen eine E-Mail schreibe, dass ich definitiv kommen werde, weil für mich ist Hannover kein Problem. Das wird ein Samstag sein, 13.8. nehme ich mal an. Und also ich fahre dahin. Also gut, für Klaus wird's weit sein, aber ich habe gesagt, also ich bin ja so ein bisschen verliebt in Klaus und ich möchte ihn einfach mal kennenlernen. Oh, wie süß. Mein Hase. Nee, der Ralf schreibt es auch gerade. Es gibt eine Facebook-Gruppe für das Ganze. Ja, da bin ich doch drin, habe ich Podcast das nicht. Podcast Barbecue, da müsste es eigentlich auch drinstehen. Ja, irgendwo, dann bin ich ja drin in der Facebook-Gruppe. Ja, ja. Ja, den Bob, den habe ich ja schon mal kennengelernt. Das war ein sehr angenehmes Treffen. Da kommt der Knochen zum Hund, ne? Oder wie war das? Ja, das war ein sehr angenehmes Treffen. Für mich war es ein beschissener Tag danach. Für mich war es schön. Ja, oh, Alter. Ja, dieses Hotel kann ich nur empfehlen. Also das ist schön da bei euch. Man muss ja dazu sagen, man geht zum Griechen und also, ich weiß nicht, beim Chinesen kriegst du so Litchi-Likör hinterher oder keine Ahnung. Und Litchi, beim, ja, genau. Und ja, kriegst halt ein Uso beim Griechen, aber ja gut. Und weißt du, so hat die dann so, ach naja gut, Mensch Bob, Mensch, lieber netter Kerl, wir kennen uns nur übers Internet, übers Podcasten, kommen. Das sind die Gefährlichen, die nur übers Internet kennt. Ja gut, also meine Arme und mein Kopf ist noch dran. Da wird man doch immer davor gewarnt, oder? Ja, das hätte ich auch machen sollen. Also erstmal hatte ich ja große Klappe, erstmal kenne ich den Griechen ja gut. Ich habe ihm dann noch einen zweiten Uso aus den Rippen geleiert. Mhm. Ja, dann habe ich noch einen Uso ausgegeben. Dann hat Bob noch einen Uso ausgegeben. Dann waren wir schon bei 4. Ich glaube, jeder hatte dann auch schon 2 oder 3 Hefe. Ja, dann sind wir noch zu meinem Nachbarn Murat gegangen. Da haben wir dann Murat, auch ja, der ist auch cool. Da haben wir dann auch noch Bier getrunken und dann auch noch Schnaps. Und ich musste den nächsten Tag arbeiten und mir ging das so scheiße. Ja, bei mir war das jetzt so, ich hatte im Grunde genommen den nächsten Tag ja auch nicht frei, ich musste ja auch arbeiten, aber ich habe mir meine Zeit frei eingeteilt, das heißt, ich konnte im Grunde genommen bis 10 Uhr erstmal pennen. Ja, eben, genau, und um 10 Uhr hatte ich schon 10 Kunden auf der Uhr. Oh. Ha. Aber du brauchst ja nur messen. Du hältst dein Lolli rein und dann ist gut. Ja, war das messen? Ja, war messen, ja drucken ja. Und Punkt. Ja, hätte sein können, dass ich auch die Drecksarbeit gemacht habe. Nee, das war, nee, aber ja, das ist schon hart. Und wenn ich zu Klaus fahre, hoffe ich, dass wir einen warmen, hitzigen Tag haben. Klaus hat nämlich versprochen, er wird mich vom Bahnhof abholen und er wird mich auch zum Bahnhof wieder begleiten, weil... Ja, man muss das jetzt vielleicht mal klären. Also ich würde bei mir hier in Zug einsteigen, von Nörten-Hardenberg nach Göttingen fahren und dann mit dem ICE nach München. Dann würde ich von München mit der Straßenbahn nach, wie heißt das, Kaff, Klaus? Du würdest mit der S-Bahn nach Wolfratshausen fahren. Nach Wolfratshausen fahren. Von Wolfratshausen würde ich mit einem Bus fahren nach Geretsried. In Geretsried würde Klaus mir ein Fahrrad anschrauben, wo ich dann mit dem Fahrrad zu Klaus nach Hause fahren würde. Sag ich, das ist mir zu doof. Ja. Nee, da hol ich dich schön ab da in München. Und dann machen wir erstmal die erste kleine Besichtigung da durch die Münchner Innenstadt. Kannst du da so ein paar von den Soulmännern einladen, dass ich gleich direkt am Bahnsteig so mit so I'm a Soulman. Das wäre doch der Oberkracher dann hier. Ja, GEMA-Gebühren sind nach Quadratmeter der Aufführungsfläche gerechnet. Wow. Das wird ein bisschen teuer im Bahnhof, glaube ich. Wieso? Es gibt doch auf dem Bahnsteigbereich gibt es doch immer diese abgegrenzten Raucherecken, die sind sehr klein gehalten. Dann stellt euch doch da rein. Raucherecken gibt es gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Doch, es gibt noch so Raucherbereiche. Echt? Da sind so mit so ein Viereck eingezeichnet und da steht ein Aschenbecher drin und da darf sich dann drin aufhalten und rauchen. Ich dachte, die wollten das komplett rauchfrei machen. War da nicht mal was? Ja, ich glaube, das kriegen sie nicht durch. Ja, gut, dann spielt halt irgendwas GEMA-freies. Was weiß ich, die Sau ist tot oder irgend sowas. Ja, alles klar. Ja. Ich lasse mir da mal was. Die Braut, hier kommt die Braut. Du sei ruhig, du gehst mit Kopfhörern duschen. Nee, das hast du gesagt. Ja, da waren aber wir du gerade bei der Falte, Mann. Ja, und du klemmst jetzt. Nee. Ja. Boah. In die Halterungen sind teuer, du. Klebt auch, nee. Es darf nur nicht verrutschen, das ist es. Ja. Kai, wie ist es eigentlich bei dir? Das wollte ich schon immer wissen. Was? Erstmal durchschnaufen, ne? Auf zur Ponte Rosa Ranch. Bonanza. Der Nachtzug schreibt, Klaus hat Pferde, reitet durch die bayerische Pampa. Ja, ich nicht. Ich habe eine Pferdeallergie. Kannst du mir ein Pferd abholen? In der Kutsche vielleicht. Ich nehme mal die ganzen Wünsche hier auf. Ich mache mal eben noch ein Excel hier nebenher. Dann schaue ich mal. Excel lassen sich auch besser die Preise nachher zusammenrechnen. Genau, dann schaue ich mal, überschlage ich mal und dann melde ich mich, was geht. Mit der Kutsche, ja, das wäre auch schön. Hat der Stollfuß recht dann hier mit. Hier kommt die Braut, Kutsche und dann geht er ab, ne? Schwarze Kutsche, zwei weiße Pferde. Wer hat die mit Schleier? Ja, hier. Pass auf, jetzt muss ich ganz kurz. Nicht lachen, bitte. Das geht bei dir nicht. Ich habe mir für den Sommer, für die Festivals, habe ich mir ein Kilt bestellt. Ach du Scheiße. Ein Röckchen. Ey, das finde ich so geil. Die sind da rumgelaufen. Ich habe die Jungs, ich habe die sowas von beneidet. Ne? Kommt doch mal Luft dran, oder was? Ey, das ist so schön. Und ich dachte, ey, das ist mal was, das darfst du tragen. Das ist schön. Nee, oder Pop. Ja, ehrlich. Da kriegst du ja ein Ding an der Bimmel. Ja. Die Glocken von Rom. Bim, ja, bam. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ja. Ey, wenn da mal einer in den Klöppel kommt. Den Klöppel? Na, ich weiß nicht. Ja, nennt man doch so bei den Klöppen, aber ich hätte es gerne mal angezogen. Ich muss es mal probieren, ob das was für mich ist. Ja, du gehst ja nur auf solche. Du warst jetzt, wie heißt das hier? Viva Colonia? Metal Franconia. Viva Franconia, nicht Viva Colonia. Metal Colonia. Metal Franconia. Das war der Hammer, richtig schön. Gibt's da auch so, was ist das? Metal, also Festival 2000, ich guck gerade mal hier, das war jetzt erst, ne? Das habe ich ja gehört. Das war gerade, ja. gerade. Wer war da? Gibt's da sowas wie Headliner? Knorkator zum Beispiel, die kennt ihr doch. Ich werd so ein Schwein, die waren da. Ja, und das sind Headliner? Nein, das war ein Headliner da. Ja, das war ein kleines Festival. Und, warte mal, ich habe aber noch andere. Ich weiß bloß den Namen nicht mehr. Ich meine, fährst du hier, wie heißt es, Wacken? Fährst du da auch hin? Nein, nein, um Gottes Willen. Nein, das gebe ich mir nicht. Ja, warum wie nicht? Gesagt, Rock Harz bin ich jetzt, ne? Okay, wann ist das? In Ballenstedt. Das ist, warte mal, ich hab's doch hier auf dem Zettel, 5. oder irgendwie Anfang Juni? Juli, 8., 9., 7., 8. und 9. Juli. Okay, du pennst da? Ja, genau. Zelt oder? Ja, Zelt. Höchstwahrscheinlich. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also ich bin ja mit dem, wir haben jetzt diesen tollen Van und da kann ich die Rücksitze umklappen und eine doppelte Luma aufblasen und hinten reinlegen. Das geht also. Alles schon abgecheckt. Okay. Wenn es jetzt wirklich dolle regnet. Ja, in Wacken regnet es ja immer, ne? Du, das ist mir auch zu groß. Ach, nee. Weiß ich nicht. Außerdem ist es schwer, an Ticket zu kommen, ne? Die sind ja binnen ein paar Stunden ausverkauft da oben. Okay. Ja, aber ich muss mal gucken, Rock Harz. Also ich guck mal, das ist nicht meine Musik, aber ich bin ja Wanderer am Harz, ich gehe ja wandern, ich war ja auch heute wandern im Harz, guck ich mal halt, dass ich mir eine Wandertour im Ballenstedt aussuche, aber dann auf eine Tasse Kaffee kann man sich da bestimmt nochmal treffen. Kaffee auf einem Rockfestival. Passt, ne? Gorgonzola waren für mich die Headliner übrigens. Prost! Ja, Prost. Prost. Da klopft noch jemand auf. Mit der Tasse. In Bayern macht man das so. Mm-mm. Das war mein Schnapsglas. Ich glaube, ich bin der Einzige, der Schnaps trinkt nebenher. So. Ja, wundert dich nachher nicht? Nee. Seitdem ich also dieses tolle Spielzeug der Pott-WG nutze und ich Klaus kennengelernt habe, trinke ich wieder. Und unglaublich. Ja, und du musst dir Sachen gefallen lassen. Ja, aber Klaus kennt mich ja nun auch schon, also wir kennen uns, aber er weiß ja, wie ich bin. Ich meine das ja gar nicht so. Ich meine, ich weiß ja, dass Klaus eigentlich keinen Schnaps trinkt. Also ich meine, gut, aus Sympathie trinkt er immer hier, Gérard trinkt ja Eierlikör, deswegen haben wir ja Eierlikör getrunken. Also selbst Leni hat sich Eierlikör gekauft. Nee, es war irgendwann mal, war ich auf dem Raucherbalkon, ich hatte kein Bier mehr. Und dann habe ich vor lauter Verzweiflung habe ich eine halbe Flasche Schnaps ausgesoffen. Und seitdem komme ich von dem Zeug nicht mehr weg. Ja gut, und dann habe ich natürlich Kai ja auch gehört, dass Kai ganz großer, schlechter Witz jetzt, Prinz-Fan ist. Wieso ist das ein schlechter Witz? Ja, weil Prinz gestorben ist, also die Prinz-Brennerei. Also, Prinz ja. Ist gestorben, ja. Ja, und und das trinke ich ja nun auch schon 2-3 Jahre, weil das ist, also die Mirabelle hier, also ich weiß nicht, da gehe ich morgen mit abwaschen, das Zeug ist, ne. Kannst du doch im Winter in die Scheibenwischanlage schütten, oder nicht? Jo, das kannst du auch. Ja, läuft. Also der Prinz, der ging mir nie, weiß ich nicht, das war nie so mein Musiker, aber leid tut's mir natürlich schon, wenn dann einer stirbt, aber ja. Ja, aber gut, du bist ja eher einer von der, ich sag mal, harten Fraktion. Ja, aber das war ja nicht immer so. Ich habe in den 80ern natürlich auch Disco-Musik gehört und so ein Kram, ne? Also, aber der Prinz, der ging mir einfach nie ran. Das war genau wie Michael Jackson. Das war so ein bisschen für mich ein Kram, sag ich jetzt mal lieb. Ja, frag mal den Kai. Der hat einen super schönen 90er-Mix von mir bekommen. Ich habe noch gar kein Feedback bekommen. Ja. Ja. War gut. Also Kai hat ihn noch nicht angehört. Doch. Angehört habe ich ihn schon. Ja, aber Kai hatte mich angefixt von seiner Geschichte da in der Saarlandhalle und dann dachte ich auch. Ja, da gehe ich im Oktober wieder hin. Ganz ehrlich, ich hätte da sogar Bock drauf hin. Ich hätte sogar Bock zu sagen, okay, ich komme da hin. Alter, wir feiern abends schön, ich penne dann irgendwo im Hotel in Saarbrücken und so. Ich habe da voll Bock drauf, weil ich meine, Und was ich dir da gegeben habe, da als Mix oder so, das ist ja noch lange nicht alles. Es gibt ja noch ganz, ganz viele. Das war jetzt, ich meine, das wirst du auch gemacht haben. Das sind ja jetzt nur diese schnellen Disco-Dinger, die man da gehört hat. Aber du hast ja auch mit Sicherheit diesen ganzen Hip-Hop-Rotz hast du ja auch früher gehört. Nee, Hip-Hop habe ich keinen gehört. Ja, aber in der Disco wurde, Disco wurde es eh gespielt. Und dann zwangsläufig hat man es gehört. Hip-Hop ist eigentlich, gut, kann man Fanta 4 auch, ja, die habe ich schon gehört, aber der ganze amerikanische Kram war Hip-Hop und so, nee. Ja, in der Disco zwangsläufig, aber, ist nicht so meine Musik. Ja, aber dadurch bin ich, durch die Disco bin ich auf Metal gekommen. Okay. Weil also, die Disco zu leise war, oder was? Nee, das muss ich erzählen, wenn der Hatti gleich soweit ist. Ja. Was denn? Ja, erzähl ruhig. Ja, also wir hatten im Jugendzentrum bei uns, hatten wir freitags immer Disco. Ja? Okay. Und samstags war natürlich nix und die Jungs wollten ja irgendwo hin. Und dann haben wir samstags immer so eine Metal-Disco gehabt. Okay. Und bevor man irgendwo abhängt, geht man samstags lieber in die Metal-Disco, weißt du? Da gab's wenigstens Musik. Und war natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, aber so nach und nach hat man dann Blut geleckt und dann hat es einem gefallen und so bin ich eigentlich mit 12 Jahren schon versaut worden. Ja, und seitdem habe ich immer diese Musik gehört, eigentlich immer gerne. Aber ich habe auch immer Disco und auch die Charts gehört und ich war immer sehr, sehr, sehr tolerant. Ich habe sogar mitunter mal irgendwie Schlager gehört oder so. Also da habe ich auch kein Problem mit. Das muss einfach, die Musik muss einfach gut sein. Also. Was waren da so die ersten Bands, so metalmäßig, die dich da angefixt haben? Motorhead, AC/DC fand ich gut damals. Richtig, richtig gut. Aber jetzt mal. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Bob, du musst deinen Angriff machen in 5 Minuten. Wie unter. Nur noch 5 Minuten. Ich guck mir gerade den einen Angriff an hier. Okay, alles klar. Ja, ich wollte es nur sagen. Die beiden spielen nebenbei noch hier ihr. Wie heißt es hier? Clash of Clans. Was soll ich denn hier sonst machen? Natürlich spiele ich ja noch Clash of Clans. Und 25% zerstört. Patty macht es. Ja, wollen wir live kommentieren? Wir unterbrechen das Programm für einen kleinen Clash of Clans Angriff. Nein, aber. Mach ruhig, Bob. Erzähl mal, los, komm. Also ab 6.30 Uhr wird zurückgeschossen. Also Patty greift mit dem ganz traditionellen Go-Vibe an, Golem Wizards Pekka, ist mittlerweile schon in das Zentrum der Clan War Base eingedrungen. Rathaus gerade gefallen, 2. Stern, 50% der Base sind geblättet. Es leben noch ein Pekka, ein König, ein Golem, es sind sogar noch 3 Pekka am Leben, jede Menge Magier sind noch am Leben, ein Bogenschützen habe ich noch gesehen und sie bohrt sich weiter durch die Base durch. An Verteidigungsanlagen. Es könnte ein 3-Sterne-Angriff werden. An Verteidigungsanlagen ist noch ein Magierturm. Gerade der letzte Minenwerfer gefallen. 2 Bogentürme und 2 Kanonen sind noch am Verteidigen. So, jetzt macht sie sich hier gleich an den Bogenturm ran. Der ist schon kaputt. Jetzt ist noch die Luftabwehr, so ein Luftfeger. Der ist auch schon kaputt. Noch 2 Kanonen und 1 Bogenturm hat sie vor sich. 1 Kanone, 1 Bogenturm. Was schafft er? Wird 3-Sterne-Angriff. Ganz locker 90% von der Base haben wir schon eingenommen. Ja, sieht ganz gut aus. Noch 1 Minute übrig für den Angriff. Die Magier kümmern sich um die Außengebäude. Es steht nur noch 1 dunkle Kaserne. Die Pekkas bohren sich durch die letzte 7er Mauer, kommen jetzt an die Kaserne und die Kaserne ist gefallen. 100%, 3 Sterne. Da! Das ist ein Luft. 30 zu 39 in den Sternen. Es sind noch 3 Minuten. Der Gegner greift jetzt gerade schon beim Thomas an. Das ist unsere Nummer 4. Hat bereits 10% geschafft. Macht einen Drachen-Only-Angriff auf eine 9er Rathaus-Base. Ich glaube nicht, dass er da viel Sterne holen wird. Schauen wir mal. Aber er hat hier schon mit Erdbebenzauber 2 Luftabwehren kaputt gemacht. 1 Luftabwehr steht noch. Die X-Bogen. Warum stehen die X-Bogen nicht auf Luftabwehr? Da müssen wir mal mit dem Thomas sprechen. So geht's nicht. Na gut. ist vielleicht langweilig für die Hörerschaft. Machen wir mal. Nein, das ist großartig. Das war großartig. Kai, dann sag uns noch kurz, wie ist die Statistik? Wie schaut's aus? Euer Clan gewinnt den Clankrieg oder wie steht das? Kann ich erst im Moment steht's 38-39 für den Gegner, also 39 Sterne für den Gegner, wir 38. Aber mittlerweile greift die Killer-Tomate an auf die Nummer 6, die Zurka. Er macht, denke ich mal, auch einen Go-Vibe-Angriff. Ja, sieht so aus. Das heißt, der Bob kann es noch rausreißen jetzt. Killer-Tomate kann es auch noch rausreißen. Killer-Tomate müsste einen 3-Sterne-Angriff machen und dann könnte das Ganze klappen. Schauen wir mal. Sag mal, Bob, Kai ist ja euer Führer, sagt Guru, man? Guru. Anführer. Führer gibt es nicht mehr. Guru. Aber der kann ja richtig böse werden, habe ich gehört. Ne? Der kann ja richtig, also freundlich wenn, ist anders, du. Wenn ich wollte gerade sagen, also wenn ihr Kai freundlich kennt, aber wenn ihr ich lese ja immer, der sucht ja immer Leute, die lassen sich ja immer anwerben oder so. Also die Leute so wie Gerard, die noch im unteren Drittel sind, die noch nicht mitspielen können, die sind glaube ich immer noch ganz froh. Aber dann, wenn es dann jetzt zur Sache geht. Naja, es ist, wenn ich mal. Na, ich kann natürlich auch sauer werden, natürlich. Also ich spiele das Spiel schon seit über 2 Jahren und habe den Clan hier vor im Januar war der Clan 1 Jahr alt. Und ich meine, von nichts kommt halt eben auch nichts. Und wenn ich dann sage, wir machen einen Clankrieg, ja, das ist bei uns immer dienstags und montags und freitags der Fall. Der Clankrieg geht 24 Stunden. Dafür hat man 2 Angriffe, die a 3 Minuten dauern Zeit. Und wenn ich dann Spieler habe, die noch nicht mal diese 6 Minuten innerhalb von 24 Stunden Zeit haben, für einen Clankrieg zu machen, dann werde ich schon mal sauer, weil wir spielen das Spiel zusammen, ist ein Teamplayer und manche sind halt eben keine Teamplayer und da muss man halt eben auch mal ein bisschen sauer werden dürfen. Ja, ist durchaus in Ordnung. Also ich finde auch, so wenn man sich zu sowas anmeldet und damit. Ja, die Killer-Tomate hat 3 Sterne geschafft. Ja, siehste ich auch. Alles gut. Ja, super. Jetzt steht schon 40-39. Und der Krieg ist beendet. Wir haben gewonnen. Yay. So einfach ist das. Gratulation. Abputzen, sag ich nur. Das heißt, das wäre der richtige Moment, um nochmal einen Schluck zu trinken an der Stelle, genau, oder? Prost. Ja, Bier-Podcast. Prost. Um das Ganze nochmal abzuschließen, um jetzt mal einen Begriff aus dieser ganzen Spielreportage zu nehmen. Was ist ein Luftfeger? Ein Luftfeger ist ein Blaseball, kann man sagen. Der bläst Luft, um deine Luftkampftruppen, wie zum Beispiel Lakaien, Ballons oder Drachen wegzupusten einfach. Ne? Du musst dir ja vorstellen, du greifst mit den Drachen dann die Base an und der Luftfeger bläst dann Luft und spült deine Drachen praktisch wieder weiter zurück. Man nennt ihn auch Gina Wild. Ja. Ja, schön. Wo wir wieder in der Schmuddelecke sind. Ja, nee, aber war ja mal interessant. Ich meine, ich hab mir das 2-mal installiert und ich habe es 2-mal wieder gelöscht, das Programm oder so. Aber vielleicht installierst du mir jetzt morgen dann nochmal und guckst mir. Weil ich meine, es ist ja eigentlich, also im Endeffekt ist es ja erstmal so ein ganz normales Aufbauspiel wie Tower Defense-Spiel, sag ich mal. Ja, wie Siedler oder so, was man früher gespielt hat oder so einen ganzen Kram oder so. Ja. Und da muss man sich erstmal reinfuchsen. Also Klaus und ich, wir hatten ja gestern auch eine lustige Anekdote, das nehmen wir jetzt einfach mal rein. Jetzt machen wir doch mal ein bisschen Self-Plugging. Ich hatte mich gestern abgemeldet beim Retro-Kompott, weil ich zu einer Jahreshauptversammlung von unserem Schüttenhoff-Verein musste und ich habe mich dann auf den Raucherbalkon getroffen und dann dachte ich auch, naja, guckst du mal, was die Jungs vom Retro-Kompott machen und habe dann so die letzte halbe Stunde mich da wieder reingeklinkt, habe dann den Podcast mit zu Ende gemacht und Klaus war dann am Ende noch Gast und musste dann noch spielen, ne, Klaus? Ja, ich bin da bei dem Quiz, was ihr am Ende macht, noch mit reingerutscht, aber chancenlos, muss ich sagen, an der Stelle. Also, ja, die Jungs sind ja so tief in dem Thema Retro-Games drin, da reichen 2 8-Bit-Musiktöne, dann wissen die schon genau, welches Spiel und welche Endgegner das damals gab und wie die Verpackung aussah und ob da in der Verpackung noch irgendein Gimmick mit drin war oder nicht. unglaublich. Ja, ich podcast mit denen ja auch. Ich bin dann ja so der Ruhepol dazwischen. Ich bin kein Dummer. Du bist der Ruhepol dazwischen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber um die beiden, nein, um die beiden zu bremsen, weil wenn die sich in die Retro-Geschichte einschießen oder so, die haben Laden gehabt, die haben die Spiele früher verliehen oder verkauft. Ich grätsche dann mal dazwischen. Ich meine, ich habe auch C64 Amiga-Zeit auch mitgemacht. Bob wahrscheinlch auch. Und du, ja, aber sowas von dir auch. Ja. Aber ihr ja auch und so. Ja, und das Quiz war halt irgendwie so, der Patrick, der hat halt irgendwelche Sachen vorgelesen vom Spiel, hat halt irgendwelche Sachen erklärt oder so. Und der Robin, der mit ihm, ja, der ist natürlich da ganz klar im Vorteil. Und wir haben dann irgendwie mit also der Chat, ich, Klaus und noch einer von so einem YouTube-Channel, der war auch noch mit im Skype. Wir haben dann alle gegen Robin gespielt, aber wir haben, du hast verloren, ne, Klaus? Ja, da war ich chancenlos. Ich meine, dieses Clash of Clans habe ich auch auf dem Telefon drauf, das spiele ich ab und zu mal. Ich finde aber diese abgespeckte Version eigentlich fast, macht mir mehr Spaß. Die, wie heißt die, der Kai weiß das? Clash Royale, of, meinst du, ne? Ja, genau. Das, wo du da nur diese Angriffe da fährst und kein Dorf bauen musst, noch großartig vorher und so. Also das macht mir richtig Spaß, das finde ich. Haben so wir auch einen Clan, kurz, ne? Kurzweilig, habe ich schon gesehen, aber ich bin kein Clan-Typ, ich mache das für mich. Seigenbrügler. Ja, das spiele ich nicht mehr, also ich bin da zwar noch im Clan drin und auch noch Anführer, aber spielen tue ich das wirklich nicht mehr. Nö, ich denke, da muss man halt auch für sich ehrlich sein, wenn du weißt, du macht keinen Sinn, in so einem Clan da mitzumachen und du weißt jetzt schon, dass du sowieso nicht Zeit hast und so, dann lieber gleich sagen, nee, lass mal gut sein. Ja, war's alles gut, klar, sicher. Das ist so. Aber Spaß macht das schon. Bei uns im Clan wird jetzt auch niemand gefressen, wenn da mal was, ich meine, Privatleben geht halt eben immer vor, also wenn da jetzt da jemand, was weiß ich, Kind gekickt hat oder keine Ahnung, was gerade bei uns zum Beispiel im Moment im Clan ist, da ist eine Clan-Memberin oder wie sagt man, die war schwanger, hat jetzt ihr Kind bekommen, dann hat die natürlich vor Clankrieg und so überhaupt keinen Kopf und dann ist halt eben auch mal Pause angesagt. Ich dachte so. Mir richtig, aber. Dachte so im Kreis, Moment gleich, ich muss noch. Du aber, guck mal, zum Beispiel macht bei mir auch der Lehrling mit. Und das ist absolut in Ordnung, weil wenn da irgendwie was schief läuft oder so, das eine hat mit dem anderen jetzt nichts zu tun. Das muss man schon trennen, ne? Genau. Also das ist einfach so. Ja. Dein Lehrling spielt Clash of Clans? Ja, Ende genau. Arbeitszeit. Ja, den habe ich. Ich wollte gerade sagen, den habe ich irgendwann mal angefixt. Weil er zweimal einen Drei-Sterne-Angriff gemacht hat, habe ich beim Bob schon vorgesprochen, dass er Lohnerhöhung kriegt. Ja, der ist gar nicht schlecht, ne? Ja, stimmt, ja. Da hatten wir schon Schlimmere. Ist halt eben so. Aber ich will halt eben aktive Spieler haben, also nicht Spieler, die, was weiß ich, einmal am Tag hingehen und die ganzen Minen und Sammler leeren und so dann fertig. Das kann halt eben nicht sein. Ich meine, gerade wenn du im Aufbau von deiner Base bist oder so, also schon aktiv, Truppen spenden, Truppen anfordern, im Krieg dabei sein. Ich meine, das muss man auch nicht jede Woche oder nicht zweimal die Woche oder wie auch immer. Einfach Spaß dann haben, hauptsächlich, ja. Aber ja, das macht's ja eigentlich aus, dieses Dabeisein, ne? Ja. Ich sag mal, die Truppe, die wir jetzt da zusammen haben, wir haben 27 Clan-Mitglieder, da ist ja jeder eigentlich dabei und macht und tut und ich sag mal, am Anfang hatten wir da doch noch größere Hürden zu nehmen, sag ich mal, dass da Spieler natürlich hast du dann gar nicht erreicht, wenn da mal irgendwas war. Und ich meine, ich bin jetzt da niemand, der morgens um 5 Uhr da hinschreit und so, was ist, wann spielst du endlich mal nochmal oder so. Aber ich meine, man sieht ja auch, ob was an der Base passiert oder nicht. Man guckt ja halt auch mal drauf oder so. Aber Wie viele Aktive seid ihr in eurem Clan? 27. 27, das heißt, ihr habt gerade mit 27 Leuten einen Angriff gemacht? Kann man das auch mit weniger? Mindestanzahl für einen Clankrieg sind 10 Spieler. Die müssen halt eben grün gestellt sein. Man kann sich grün und rot stellen. Rot heißt also, ich bin beim Clankrieg nicht dabei. Grün heißt halt eben, ich bin dabei. Die müssen sich halt eben grün stellen. Wenn sie zum Beispiel, du hast ja einen na, sag schnell, einen Bogenschützenkönigin und einen Barbarenkönig, die kann man auch ausbauen, macht aber wenig Sinn, wenn du die am Ausbauen bist, dass man dann an Clankrieg teilnimmt, weil du die dann nicht nutzen kannst. Das heißt also, wenn du einen der Helden im Ausbau hast, stellst du dich halt eben auf Rot und wenn nicht, dann auf Grün. Und bist du auf Grün, machst halt eben beim Clankrieg mit und dann kann es sein, dass wir mal einen 10er, 15er, 20er, also ich glaube 25er hatten wir noch nicht gehabt. Das heißt also, das kann man sich aussuchen. Also wenn du sagst, du hast jetzt 10 Leute aus einem Clan zusammen, dann kannst du auch nur einen Clankrieg führen, der so einen 10er-Block hat. Das heißt, dein Gegner hat auch 10. Die haben nicht 12 oder 13. Nee, die haben auch 10. Geht immer in 5er-Schritten ab 10, ja. Okay, das ist also ähnlich wie, ich habe ja früher World of Warcraft gespielt. Da gibt's jetzt geht's aber los. Nein, nein, das müssen wir nicht vertiefen. Ich habe mich da mit Sven, mit dem Raiden schon drüber unterhalten. Der hat's ja auch gespielt. Und ja, aber das ist ja auch so. Da spielst du ja auch 5er-Instanzen, 10er, 25er und wie es angefangen hat, glaube ich sogar 40er. Also da musst du mit 40 Leuten, du musst mal vorstellen, ja, kannst du auch, mit maximal 50 Leuten. Ja, du musst mal überlegen, du musst 50 Leute oder 40 Leute gleichzeitig ans iPad kriegen oder kann man es auch am Rechner spielen? Kannst du auch rechnen. Brauchst du gar nicht gleichzeitig. Na, aber du hast 24 Stunden Zeit. Du hast 24 Stunden Zeit, deine zwei Angriffe zu machen. Achso, na gut, ich kenne dauern je 3 Minuten. Ich kenne Spielprinzip nicht, weil World of Warcraft war es ja, es mussten alle da sein, weil du hast ja einen Gegner gehabt und jeder hatte halt irgendwie seine Fähigkeiten und du musstest dann halt mit deinen 25 Leuten da sein. Du hast dann halt so, das ist ja ähnlich wie Clash of Clans. Ich habe gerade gehört, Magier, das sind die Fernkämpfer, die können ja aus der Ferne irgendwie Feuerbälle machen. Ja, genau. So einen Scheiß machen und dann hast du die Nahkämpfer, das sind die Leute, die hier ihre Schwerter haben, sind die Barbaren bei uns. Ja, ja, genau. Und bei World of Warcraft war es ja auch so. Aber da musst du gleichzeitig sein. Also du machst einen Gegner gleichzeitig platt. Und bei euch kannst du das so, kann jeder so einen Eingriff starten oder was? Nee, das heißt ja, wenn wir jetzt einen Clankrieg starten mit, sag ich mal, 10-10, ja? Du hast dann 10 Dörfer. In den Dörfern, in den eigenen 10 Dörfern ist eine Clanburg drin, die wird 23 Stunden vorher ist der Vorbereitungstag, nennt man das. In diesen 23 Stunden werden die Clanburgen gefüllt, heißt mit Drachen oder Ballons oder was auch immer, was wir da immer reinmachen, das besprechen wir halt eben vorher. Diejenigen, die spenden, die halt eben die High-Level-Truppen haben, sag ich mal. So. Das macht der Gegner natürlich bei sich auch, ja. Du weißt halt eben nicht, was drin ist. Ist ja jetzt ein Drache drin, sind Ballons drin, sind Magier drin oder was weiß ich. So, dann geht's los mit dem Clankrieg. Dann hast du 24 Stunden Zeit, hat jedes Dorf 2 Angriffe, die er eigentlich beliebig machen kann. Das heißt also, wenn du jetzt seit Dorf 10 bist, kannst du Dorf 10 angreifen, du kannst aber auch Dorf 1 angreifen. Ist natürlich so, dass Dorf 1 viel, viel, viel stärker ist wie du als Dorf 10. Deswegen haben wir so eine Regelung, der erste Angriff geht immer aufs direkte Gegenüber. Heißt, die 1 greift die 1 an, die 2, die 2, die 3, die 3, die 4, die 4 und so weiter. Beim zweiten Angriff ist es dann so, dass du halt eben gucken musst, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt da die 8 bin, ja, so, ja, ich habe meine 8 angegriffen und jetzt mache ich den zweiten Angriff, mache ich ja dann nicht auf der 2, sondern den mache ich dann sehr wahrscheinlich auf der 9, auf der 7 oder auf der 10 oder so, ne, immer so in dem Bereich, wo ich mich bisschen bewege von meiner Stärke her. Wenn jetzt die 9 schon 3 Sterne geholt sind, wäre es ja Schwachsinn, dort nochmal anzugreifen, deswegen greife ich dann die 10 an, weil dort zum Beispiel noch ein Stern zu holen ist. Okay. Also so wird das dann, wir sprechen uns dann halt eben auch über Telegram ab, ja, ich mache jetzt das und der macht das oder manchmal, wenn es dann ganz schwierig ist oder so, geben wir von der Anführer das halt eben auch vor, wer wo angreift. Dass wir, du kannst halt eben sehen, wenn, was weiß ich, noch 4, 5 Dörfer da sind, wo man Sterne holen kann, dann kann man da schon mal eine Regel festlegen, wer wo angreift. Aber im Prinzip sollte das jeder für sich selbst entscheiden können. Okay. Ich nehme mal an, auch dazu gibt es irgendwelche Let's Plays auf YouTube wahrscheinlich, wenn da jetzt jemand auf meinem Kanal oder auf anderen Kanälen, ja. Genau, wenn da jetzt jemand da Interesse hat. Wie ist bei euch im Clan, Kai, sucht ihr noch Leute oder sagt ihr 7-2, ihr sucht auch noch Leute. Das heißt also, wer schon so ein Dorf hat, der kann sich bei dir auch mal melden dann. Aber es sollte halt eben auch aktiv sein, nicht? Also ich denke, ich habe mal 18 Jahre sollte die Person alt sein. Ja, das, genau. Naja, wer weiß, vielleicht hört einer das hier und sagt, ach, da ich fummel da so vor mich rum mit meinem Dörfchen und hätte auch mal Bock, irgendwie da so mitzumachen. Dann hier beim Kai einfach melden. Genau. Ja, das ist ja mit unserem Dennis auch zum Beispiel, ja, der spielt die ganze Zeit, wird von Clan zu Clan irgendwie geschubst, weil er nirgendwo wirklich zufrieden ist und alle, er sagte da, Clan-Truppen spenden oder so, das ist völlig ungewöhnlich, dass das so läuft wie bei uns, aber bei uns ist wirklich ein Zusammenhalt, also das ist schon ein bisschen was anderes. Also ja, das muss doch, glaube ich, irgendwie sein, ne? Oder? Ja, ich finde, genau das macht's aus, sonst würde ich das Spiel nicht spielen. Ja. Das Spiel an sich hat für mich so keinen Reiz, sondern diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, das ist es. Ne? Mhm. Da ist halt eben, für mich ist es jetzt ja schon der dritte Clan, seitdem ich das Spiel spiele. Ich war vorher in so einem Kinderclan, sag ich mal. Sind halt eben viele Kinder, die da spielen. Ich war halt eben auch neu in dem Spiel, bin da halt eben mal in den Clan reingegangen. Da waren natürlich auch Erwachsene drin und so. Aber dann merkst du halt eben schon, die sind auf dem Schulhof irgendwie zusammen. Dann passt der eine dem anderen die Nase nicht. Dann wird er aus dem Clan rausgekickt. Da war dann jeder war Mitanführer oder Ältester oder diese Rangverteilung, die es da gibt und so weiter. Und das war irgendwie nichts Richtiges. Und da hat sich damals ein Mitspieler von mir, wir haben uns dann zusammengetan, der ist aus der Schweiz, und wir haben dann einen Clan gegründet, ja, und haben dann so unsere Regeln ein bisschen aufgebaut. Nur das hat dann nachher auch nicht mehr funktioniert, dann waren wir doch 50 Mitglieder, hatte unser Clan gehabt, und die wollten halt eben alle, wie damals, der Clankrieg sitzt ja auch erst 2 Jahre oder 3, ich weiß gar nicht, 3 oder 2 Jahre. Also wie ich angefangen habe zu spielen, gab es den Clankrieg noch nicht. Die wollten halt eben Clankriege, und wenn verloren wurde, dann war ich dann immer Spektakel hin und her, und ich war da Vizeanführer, und ja, dann ging's dann los, ja, du machst ja nichts und hin und her, und da sagte ich, wisst ihr was, rutsch mir gerade den Buckel runter, ich gehe aus dem Clan raus. Und dann habe ich halt eben meinen Clan hier aufgebaut, und ja, ist halt eben auch Arbeit dann dahinter, ne? Du musst ja schon Gedanken machen, wie du das alles machst und willst und hin und her. Da musst du definitiv Zeit für mitbringen. Ja. Nicht zum Spielen, also jetzt nicht falsch verstehen. Das ist schon so, das läuft bei mir komplett nebenher. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da wirklich Stunden vor verbringe. Ich bin jetzt da, was ich am Anfang, habe ich mal gesagt, ich möchte pro Tag so 10, 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten spielen, mehr nicht. Und da bin ich auch. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ich mal einen Tag nicht spiele, aber damit kommt man eigentlich locker hin. Und letzten Endes, ja klar, so als Clanführer musst du schon mal ein bisschen öfter da sein für die Leute, ne? Ja, apropos Zeit. Ich meine, wir sind ja alles Podcaster. Wir haben ja nicht nur einen Podcast, wir haben alle einen Personal Podcast. Wie kriegt ihr das zeitlich irgendwie hin? Ich meine, also jetzt Bob, du machst ja Pod-Union, du machst den Bobson Bob, du machst den Raininger. Wie viel Zeit investierst du da? Also die meiste Zeit investiere ich tatsächlich in den Bobson Bob. Und ja, wenn ist natürlich auch bei der Pod-Union, weil die Schneiderei ein bisschen aufwendiger ist. Aber letzten Endes, Pod-Union ist alle 2 Wochen, das geht, das kann man machen. Und ich meine Vorbereitung, also nicht Nachbearbeitung, Vorbereitung meine ich jetzt. Also gar nicht. Also Bobson Bob bereite ich nichts vor. Nee, ich auch nicht. Da wird ich mach mal halt eben mal, ich schreibe mir mal was auf oder so für den blinden Kai, aber. Nicht mal, also das mache ich schon, weil sonst habe ich es vergessen. Ja. Naja, gut, dann aber ist es halt weg. Da nichts vor. Ja, und Pod-Union haben wir hier so dieses Trello. Trello? Ist es, glaube ich. Ja, dieses Trello-Board, und da ist Martin sehr fleißig, muss ich einfach sagen. Das ist Hammer. Der besorgt die Gäste, der macht die ganze Planung, was das. Er ist sehr, sehr, sehr engagiert. Ab und zu kommt von uns auch mal so ein Thema rein, aber eigentlich ist Martin schon derjenige, der da sehr, sehr viel Arbeit macht. Und dafür danken wir ihn auch immer wieder, ja. Weil der sich sehr viel Arbeit macht, ne? Nicht, dass er die Arbeit macht. Nein, also beides. Der macht sich sehr viel Arbeit und Aber er macht euch keine Arbeit. Nein, das nicht. Du hast gerade so gesagt, wie wenn er euch Arbeit macht. Nein, so meine ich das natürlich. Ja, ja, ist schon klar, dass du nicht meinst. Ich meine, wenn ich schon da bin, ich möchte dann eigentlich lieber ganz gerne, ich schneide super gerne, ich mache das einfach, weil ich sehe, was er für Arbeit hat und ich will ein bisschen was an mich reißen, ich will auch was tun und deswegen mache ich das auch so super gerne. Und außerdem ist es ein tolles Team, wir arbeiten toll zusammen, ja, und Radinger. Das macht's aus. Ja, das macht's eben, genau, ja, das ist wieder dieses, ne, gemeinschaftlich zusammen. Und beim Radinger, ja, da brauche ich nichts zu sagen. Kai, du weißt es selber, das macht gar keine Arbeit. Du gehst hin. Die meiste Arbeit hat da der Raiden-Ding. Ja, bei der Aufnahme, aber wir füllen ja bei der Aufnahme schon das Dokument aus, im Grunde des Docs. Da haben wir im Grunde genommen auch während der Aufnahme wird noch geschrieben, wenn einem noch was einfällt, dann werden noch Links eingearbeitet und so. Und das macht auch null zusätzlich Arbeit. Keinerlei Vorbereitung. Das ist einfach so, wie es ist. Ja, und was war denn noch sonst? Ja, du hast beim Radinger halt eben auch durch das große Team, sag ich mal, wenn sie da mal alle da sind, hast du halt eben auch mal die Möglichkeit, wenn einer nicht ins Dokument kommt, dass dann der andere für denjenigen dann halt eben mitschreibt oder so, was der gerade so vorträgt, ne? Dann, ja, wenn es dann nicht drin steht oder so, oder wenn er jetzt vergessen hat einzutragen, oder es kommt ein Gast, der gar keinen Zugang zum Dokument hat, wie sage ich mal jetzt der Klaus oder die Dotti, die dann da war oder so, dann wird's halt eben vom Team mit eingetragen oder. Aber jetzt, du sagst, du schneidest bei der Portunion. Wie ist denn da so der Anspruch gegenüber dem Radinger? Also ich sag jetzt mal, der Radinger kommt nächsten Tag oder abends gleich noch raus. Portunion, das dauert eine Woche oder so. Ist das komplizierter zu schneiden? Weil ihr nehmt ja, glaube ich, die Spuren irgendwie alle separat auf. Aber kannst du nicht einfach sagen, so alles zusammenklatschen und schneidest hinterher? Oder nein, das geht nicht. Okay, weil? Ja, also oft hapert's an den, ja, ich will jetzt nicht die Gäste schlecht machen. Nein, um Gottes Willen. Aber die Spuren der Gäste sind einfach so, dass man schneiden muss. Ah, okay. Ja, also dann rauscht das. Dann hast du Probleme mit Hustern und was weiß ich. Das also. Ja, aber ich sag mal, so ein Huster, den lasst du beim Radinger da drin, oder? Ja, klar, aber den Anspruch haben wir schon, dass wir den nicht drin lassen. Ah, okay, der kommt schon größtenteils raus, ne? Und außerdem ist die Herangehensweise eine ganz andere. Also beim Radinger, das ist so mehr der Personal Podcast und das Magazin, das ist halt schon, es soll schon so ein bisschen, was heißt, wir haben keinen hohen Anspruch, was das angeht, aber wie will ich mich da jetzt wieder rauswinden? Aber ich meine, es ist einfach, es ist schon ein bisschen mehr Aufwand. Wir haben jeder unsere Spur. Ich kriege von jedem eine einzelne Spur. Und wir machen das halt so. Ist eine andere Herangehensweise vielleicht einfach. Nur. Ja, hat mich nur mal interessiert, weil ich habe mich ja jetzt mal mit StudioLink auseinandergesetzt. Aber im Endeffekt, man kann ja, ich sag mal, wenn ihr jetzt vier Leute bei der Portunion seid, man kann sagen, okay, alle Spuren zusammenführen, zack, dann hast du das. Und ich stelle es mir persönlich schwieriger vor, wenn ich jetzt für irgendeinen Gast den Huster rausschneide. Ich muss die Spuren ja mal links und rechts schieben. Ist es nicht einfacher irgendwie zu sagen, ich pack alles zusammen? Ich meine, gut, dann hast du natürlich den Huster überlagert. Dann schneidest du natürlich alles weg. Das ist richtig. Ja, aber gut, dann muss jeder die PTT haben, also Push to Talk, oder aber eine Sprachaktivierung und das haut halt eben nicht so hin. Okay. Dann hast du Leute, wir haben zum Beispiel auch den Vorteil, du kannst bei uns auch anrufen im Studio. Ich will nicht diese Anrufqualität unbedingt haben oder per Skype rein. Per Skype, das ist nochmal grottenschlechter, wie Mumble so schon, also jetzt da ist, ne? Okay. Ich brauche diese lokalen Spuren und dann können wir auch eine richtig gute Qualität. Aber ihr habt doch mal die vorletzte Folge über StudioLink. Warum macht ihr da nicht StudioLink? Weil das war richtig geil, glaube ich, oder? Ja, also, richtig geil. Es hat euch allen gefallen. Aber warum macht das dann nicht? Ja, das war, weil ich zu faul bin. Das liegt erstmal war ich letztes Mal nicht dabei. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe dieses Plugin, also dieses für den was nutze ich denn hier? Wie heißt das denn noch gleich? Logic Pro. Ich weiß jetzt nicht, wie man dazu sagt. Da gibt es so Plugins. Das habe ich halt installiert und das ist abgestürzt. Das hat noch nicht funktioniert. Und da muss ich mit ihm nochmal so nachrecherchieren, dass wir nochmal gucken, woran liegt das jetzt im Einzelnen. Ich wollte mir aber auch nicht dieses andere da, wie heißt denn das, was womit es Reaper. Läuft? Reaper. Dieses Reaper wollte ich mir jetzt nicht auch noch installieren, weil es ist für mich irgendwie doppelt gemoppelt. Wenn ich das alles hätte, also eins von beiden, entweder dieses Reaper oder dieses andere, dann könnte man das machen. Also es ist einfach in der Entwicklung noch nicht so weit. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ja. Also ich habe es für mich einfach nur mal getestet, weil ich bin immer so ein Mensch, ich probiere aus, ich möchte wissen, ob es geht. Das geht geil. Ich habe mir Reaper installiert. Es gibt vom Ralf Stockmann super geile Videos. Es funktioniert einwandfrei. 1A. Das ist richtig geil. Ich wusste gar nicht, dass es auch ein Plugin für Logic gibt. Ich dachte, dieses Studio Link ist lediglich als Plugin nur für Reaper. Nein, es ist Reaper. VST. VST. Und VST versteht Logic auch. Ja, eigentlich alle Digital Audio Workstations oder wie das heißt, DAWs. Ah, okay. Und da sind wir noch nicht ganz weit. Aber das soll auch noch weiter getrieben werden. Und wenn das funktioniert, ich möchte eigentlich jetzt nicht noch eine andere DAW bei mir aufspielen. Nein, Logic ist super. Ich meine, wenn du sagst, ich komme da super mit klar. Wenn du sagst, du kommst mit Logic klar, ist das super. Ich habe diese Short-Dingsbums da, diese Tastenkombination von wegen Schneiden, vorwärts, rückwärts, kleiner Zoom ein, Zoom aus und diese ganzen Sachen. Das geht so schnell, man ist so firm damit jetzt. Will ich nicht noch was anderes, es ist wie eine neue Sprache lernen. Das muss ich jetzt im Moment nicht haben. Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, man kann da jetzt Skype reinschieben. Gut, wir wollen jetzt nicht diskutieren, wie gut ist TeamSpeak, wie gut ist Mumble, wie gut ist Skype. Da hat jeder Podcaster, glaube ich, seine eigene Meinung. Also ich habe auch zu Mumble meine eigene Meinung und auch zu Skype. Also ich bin halt Fan von TeamSpeak. Na, sicherlich bin ich natürlich der absolute Fan von StudioLink, weil ich es probiert habe, weil das ist richtig geil. Ich glaube, da kommt auch nichts anderes dran. Da können wir alles, was ich gerade genannt habe, glaube ich, irgendwie alles in die Ecke stellen. StudioLink ist richtig geil. Das wirst du auch bestätigen, weil die Aufnahme war top damals von Dings und so. Ja, klar, ist es ja auch. Und du kannst natürlich dann auch im StudioLink, kriegst du natürlich auch einen Reaper und wahrscheinlich auch einen Logic, kriegst du auch einen Skype rein, aber Skype, wir nehmen den Retro-Kompott auch im Skype auf. Meine Kollegen sagen, super, ich sage, mir gefällt die Quali überhaupt nicht. Die sagen, ja, wenn ich mit TeamSpeak oder Mumble anhöre, das ist Müll. Du brauchst, das ist halt jeder von seiner Software halt überzeugt. Also, klar, das Beste ist natürlich, du sitzt an einem Tisch und nimmst es mit einem Zoom H6 oder mit irgendwas anderem auf. Dann ist es am besten. Also der Marty schreibt gerade, StudioLink ist auf dem Mac ein AU-Plugin, was immer das ist. Mag aber so sein, genau. AU nee, ist nicht richtig, ist ein VST-Plugin. Hab ich selber installiert, ist kein AU, ist VST. Definitiv. Hab ich als VST installiert, nach Anleitung im Netz. Na, wie auch immer, ich hab's halt installiert und es läuft nicht. Und wir wollen noch mal sehen, dass wir da irgendwie, wie gesagt, wir sind dabei. Das wird schon. Alles wird gut. Ja. Ganz genau. Haben wir noch Themen? Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Nein. Nee, aber es hat mich halt einfach nur interessiert, was ihr an Arbeit für Podcasts investiert. Ich meine, gut, Klaus, brauchen wir jetzt nicht fragen, was er an Zeit investiert für sein Hörlabor. Warum nicht? Würde mich auch interessieren. Ja, weil ich davon ausgehe, dass er das einfach freischnauze macht, oder Klaus? Ja, das da habe ich, wenn ich Lust habe, setze ich mich vors Mikrofon und brabbel da rein. Oder ich habe ja auch so ein Zoom zum Rumschleppen. Also da habe ich überhaupt keine Vorbereitung. Da, wenn mir was einfällt, dann wird da einfach loserzählt. Obwohl ich jetzt ein bisschen was doch an Vorbereitung habe, weil ich ja versuche, ein bisschen Musik auch in den Podcast reinzubringen. Dann musst du schon ein bisschen vorbereiten, dass du dir ein paar Songs raussuchst und dann 30 Sekunden irgendwie da anspielst und so. Aber das ist auch nicht viel Arbeit. Das mache ich halt übers Pult direkt live. Ne? Da habe ich CD-Player dran und dann spiele ich das halt eben mit ein beim Reden. Das geht dann auch. Ja, also da, meine Arbeit ist im Grunde genommen gerade der Bobs und Bob, da setze ich mich halt hin, erzähle da meine halbe Stunde oder 20 Minuten was und dann schneide ich halt die Sachen davor und danach, Intro, Outro. Ja, Und dann gehe ich im Grunde genommen schon in meinem WordPress. Da habe ich ja diesen Podlove Publisher und kann von da aus dann gleich die Datei hochladen. Während sie hochlädt, höre ich sie mir an. Nochmal, ja, also während sie hochlädt, weil qualitätmäßig will ich da nichts mehr dran ändern. Es geht mir dann nur noch um die Themen und schreibe mir, während sie das hochlädt, die Shownotes. Ja. Okay. Und wenn ich dann damit durch bin, dann ist es eigentlich auch hochgeladen und es ist auch bearbeitet und ist wieder zurück auf meinem Server und dann brauche ich bloß noch auf Veröffentlichen drücken. Punkt. Also ich sag mal so dreiviertel Stunde, Stunde ungefähr im Ganzen, wenn ich einen aufnehme. Von einer halben Stunde. Ja. Ja. Also ich denk, viel länger sollte so ein Personal Podcast auch nicht dauern an der Arbeit. Ich meine, das ist doch wirklich nur kurz mal Hallo gesagt. Also ich weiß nicht, ob man sich da so viel Aufwand treiben soll. Kurz mal Hallo gesagt. Ja. Ja. Nein, das nicht. Also ich mache es ja mit meinen Hörspitzen, mache es ja genauso. Ich schreibe mir irgendwelche Stichpunkte auf, das habe ich gemacht. Ja, ich könnte sagen, okay, ich war heute im Harz wandern, ich habe einen Wanderblog, das kommt noch, ich habe in dem Podcast noch einen Wanderblog und der ist echt, also der Wanderblog hat mehr Zugriffe als mein Hörspitzen-Podcast und das sind schon nicht wenig. Da denke ich auch immer, was hört ihr euch denn Mist an, was ich erzähle, aber ich mache es einfach aus Spaß. Ja, ich schreibe mir schon Stichpunkte natürlich für solche Geschichten auf. Ich meine, für den Geocaching-Podcast, das ist schon ein bisschen mehr Recherche. Da brauchen wir auch Links und solche Geschichten. Und ja, gut, jetzt machen wir doch Self-Plugging. Also ich mache ja mit Klaus diesen Face of Death-Podcast. Das wird Klaus bestätigen. Das ist richtig Arbeit, weil das ist richtig Recherche. Und das nimmt auch richtig Zeit in Anspruch. Und deswegen haben wir auch nicht gesagt, wir sagen alle 2, 3, 4 Wochen oder so. Wir machen es, wenn wir fertig sind. So sehe ich das nur, Klaus. Ja, das ist halt, wenn's fertig ist, und da soll ja auch Qualität, das soll auch schön sein, einfach, weil wenn du da irgendwie dann Halbwahrheiten, das macht dann auch keinen Sinn. Ja. Gut, aber so viel zu dem Thema, würde ich mal sagen, oder? Mit Podcast. Ja, klar. Ich weiß, da können wir hier Stunden drüber reden wahrscheinlich. Ne? Das wird den Leuten aber schnell langweilig. Das muss ja nicht sein. Ne? Ja. Mal schauen. Ja. Machen wir mal ein anderes hier, Stammtischthema. Schaut einer von euch Fußball? Wie schaut es denn aus in der Bundesliga? Hat da jemand Info? Kein Plan. Boah, jetzt bist du voll reingetoppt. Ich gehe aufs Klo. Ich bin gerade aufs Klo. Mit wem willst du denn hier über Fußball sprechen? Ich hab mal gelesen, der Kai geht sogar ins Stadion, habe ich mal gehört, ja, sogar in seinem Podcast. Zum Tanzen. Nicht mehr, ja. Zum Tanzen? War ja auch schon zum Tanzen. Ja. Sag ich doch. Bei Roxette und Sunrise Avenue. Da hat der, wie wir da ins Stadion rein sind und dann deine Eintrittskarte abgibst, hat er mir so ein Tütchen in die Hand gedrückt mit so zwei Dinger drin. Da habe ich gesagt, ohne Wasser kriege ich die aber nicht runter. Ich habe mal im Stadion von Rot-Weiß Essen habe ich mal Manowar live erlebt. Okay. Und das war Mitte der 90er. Da waren sie verschrien, wow, als lauteste Band der Welt. Ja. Das war geil. Ich weiß das nicht, ich hoffe nicht, dass das ein Asbestdach war. Das hat so geklappert und das staubte von oben. Das war, ey, Wahnsinn. Du sagst gerade geklappert hier. Ich war ja hier auf dieser 90er-Party und da war ja auch der DJ Quicksilver. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen... Quicksilver, ja, klar. Oder ja. Quicksilver oder, ja. Und der hat da wirklich geguckt und die haben da so eine abgehangene Decke gehabt. Also das war extra ein Dancefloor für diese Techno-Musik. Und in der Halle selbst war dann diese, wo dann Dr. Alba und die ganzen da aufgetreten sind. Die mussten diese abgehangene Decke mit diesen... wie sagt man denn, Ratschebändchen oder Kabelbinder? Kabelbinder hier extra nochmal festmachen, weil die teilweise schon runterkamen. Das, also so laut, das war, ja, habe ich ja, schon nicht mehr so laut Musik gehört. Bei uns sind die Jungs mit der Harley auf die Bühne. Und jeder von denen. Und die hatten wirklich das Mikro am Auspuff, ne? Das ging ram, bam, bam, bam, bam. Was meinst du, was das flatterte? Das war der Wahnsinn. Ja, das glaube ich. Hammer. Sowas muss man gesehen haben. Ja. Also das lauteste Konzert, was ich gehört habe in meinem Leben bis jetzt, war Rammstein. Und zwar haben die aus irgendeinem für mich nicht erfindlichen Grund, haben die im Sommer in die Olympiahalle gepackt zum Spielen. Ich habe es nicht verstanden, warum. Und ich glaube, das muss kurzfristig gewesen sein, weil von dem Material, was da hing, sah das mehr aus, als wenn sie versucht haben, das ganze PA-Gedön, was sonst eigentlich ins Stadion gehört hätte, da in die Halle reinzupropfen. und haben dort auch dementsprechend laut gefahren, dann das ganze Ding. Das war von der Musik her schon mal unglaublich laut und die Pyrotechnik, die war sogar noch lauter wie die Musik dann da in der Halle, ne? Das war ein Wahnsinnserlebnis. Vor allem, das wird ja richtig warm, ne? Wenn das Zeug da losgeht, ne? Das ist ja, so richtig, Wahnsinn. Also das war unglaublich. Meine Frau war damals mit und da durftest du noch rauchen damals. Sie hat sich dann von den Kippen die Filter abgepult und sich in die Ohren gestopft, weil es ja viel zu laut war. Das war unglaublich, ja. Und die Zigaretten am Bühnenfeuerwerk entzündet. Musstest du nur hoch in die Luft halten, dann war die von alleine an. Nee, das nicht. Aber eine unglaublich coole Show, was die machen. Ich meine, man kann von der Musik erhalten, was man will, aber die Show an sich, das war schon faszinierend. Das ist ja wirklich fast eine Theateraufführung eigentlich, was sie da bringen. Ne? ich fand das so, war total geflasht danach. Ja, cool. Deswegen liebe ich sowas einfach. Ich liebe diese Veranstaltungen. Also. Ja, aber wie gesagt, ich wollte da vorhin nochmal drauf kommen, weil ihr hattet gesagt Metal oder so und es fiel der Name AC/DC. AC/DC ist doch kein Metal, oder? Das habe ich auch nicht so. Ja, aber der Name fiel vorhin irgendwie und ich sage AC/DC. Ja, klar. Also Metal ist für mich solche Sachen wie, ich kenne mich da nicht aus, Iron Maiden. Na, ist doch auch kein Metal. Ja, es ist Schrott, egal. Nein, das ist ja, oh, warte. Nein, das kannst du so nicht sagen. Iron Maiden ist einfach, es kommt natürlich auch drauf an, heute hörst du ja Metal-Musik, diese ganzen Chor-Geschichten da, ne, wo du wirklich nur Geschrammel und Gebrülle hast, ja, das mag ich natürlich auch nicht so, ne. Es gibt aber auch, selbst da gibt es Unterschiede. Das Ganze muss einfach gut gemacht sein. Und dann höre ich das auch gerne. Das ist ja eben der Witz daran. Ich höre gerne neue Bands, die ich noch nicht kenne, und höre mir die liebend gerne an, weil ich immer wieder mal noch ein Schätzchen dazwischen finde, was ich richtig gut finde. Ja, also das läuft halt unter diesem Sammelbegriff Metal, sage ich jetzt mal. Da kann auch mal eine Band spielen, die eher rockig ist oder so. Das muss nicht unbedingt alles in your face sein, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, ich habe ja nur auch als Discjockey gearbeitet oder so und ich bin ja nun genauso wie ihr ein gebranntes Kind der 80er und ich bin halt wirklich so ein, also mich kannst du mit dieser ganzen Italo-Disco-Dance-Scheiße zuballern. Ich finde das geil. Ich fand das toll. Das war meine Musik. Italo-Bootmix, wa? Ja, klar. Ja, genau. Das war doch der heiße Scheiß damals. Italo-Bootmix. Ja, klar. Aber das war der heiße Scheiß. Italo-Bootmix, wenn da was Neues kam, das war der Oberkracher. Aber ich bin natürlich auch ein gebranntes Kind der 80er, was die Filme betrifft. Ich meine, ich weiß nicht, in jedem Podcast reden wir drüber. Und es gab einen Film, der hieß Der Stählerne Adler. Das war ein Fliegerfilm nach Top Gun mit einer der besten Fliegerfilme, die ich je gesehen habe. Und ich weiß noch heute, ich habe mir damals die Maxi-Single von einer Band gekauft. Meine Frau hört das immer hier. Modern Talking. Nee, pass auf. Meine Frau hört das immer hier in irgendeiner Coverversion und da habe ich zu ihr gesagt, ich sag, das ist nicht das Original. Doch, ist total geil. Dann habe ich das Original vorgestellt und ich sag hier, das ist das und ich sag, das habe ich gehört bei Stählerne Adler und zwar. Von wem? Ja, das will ich jetzt sagen. Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It. We're not gonna take it. Hello. Ein Oberkracher-Ding. Das finde ich richtig geil und das ist für mich ja kein Metal. Nein, natürlich ist das auch kein Metal. Aber du kannst es natürlich. Wo ist die Grenze? Also letzten Endes ist das Rockmusik für meine Ohren. Ganz ja, klar. Das ist Rock. Ja, ja. Zumal, ja, Rock. Ja. Zumal Metal an sich ja dann auch noch Unterkategorien hat, ne? Ja, ich sag ja, dann hast du dieses Death Metal, Black Metal. Black Metal, genau. Ja. Und da komme ich mal zu dem zweitlautesten Konzert, was ich gehört habe. Das war in München im Zenit. Da haben gespielt System of a Down, Biohazard und Slayer. So, ich stand beim Mischpult. und hatte da mein Becher stehen mit dem Trinken, ne, so einen durchsichtigen Plastikbecher, und der Schlagzeuger, immer wenn der die Bassdrum getreten hat, konntest du richtig sehen in dem Glas, so die Schallwelle so plump plump plump, also das war unglaublich. Ja, das muss so sein. Ja, klar, wie bei den wie bei den großen gut. Tieren aus der Urzeit. Jurassic Park. Ja, das also war auch richtig geil. Mein lautestes Konzert war sehr wahrscheinlich Metallica auf dem Maimarktgelände. Oh ja, die drücken auch wahrscheinlich, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wir haben gerade einen Link mit Chat, das muss auch irgendwie so ein Dorffest sein, da stehen sie mit dem Dezibelmesser, 199,5 Dezibel, nee, 112, oder? 100, Alter. Schon laut. Ja, so die Ecke, ja. Ja. Ah, das war ganz lustig, dieses Ding da im Zenit. Ich bin da direkt von der Arbeit gekommen, hat noch einen Anzug an, eine Krawatte und alles, weil ich damals als Berater unterwegs war. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir mal wenigstens so eine Slayer-Mütze gekauft, ne? Da zwischen den ganzen Halbtoten da durch im Anzug. Ja. Slayer und Biohazard hören. Oh. Ah doch, das ab und zu mag ich das. Ab und zu kann ich mir das schon mal sehr gut anhören. Es gibt, ich habe so Tage, da brauche ich das. Viking Metal, Amon Amarth, die sind auch sehr gut. Ja, die kenne ich da gar nicht aus. Die kenne ich jetzt leider auch nicht, aber das gut, kann man aber bestimmt nachholen. Ja, ja, die habe ich zusammengehört mit Slayer, ne? Slayer war die Vorgruppe. Und ah, okay. Und die hatten so eine geile Bühnenshow. Immer wenn die, bam, wenn da irgendwie was losging, dann kam Feuerwalzen vorne raus. Also so richtig, ja, wie will ich sagen, so Flammenwerfer. Die machten vor der Bühne, machten die quasi so eine Flammenmauer. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht vorne gestanden hat. Ich wäre sowas mit einem Sonnenbrand nach Hause gekommen, ne? Ja, fand so richtig heftig, ne? Die ganzen Jungs mit ihren langen Haaren, ne? Ja. Wie ist der Zwischenstand der Bierkonsumierung eigentlich gerade? Ja, 4 Flaschen habe ich jetzt. Bitte? Ja? Ach du Scheiße, wir hängen sowas von hinterher. Vier kleine, zwei. Aber, ne? 4 kleine. Ja, ich habe jetzt 2 große. Klaus? Ich habe gleich die dritte große leer. Super, ja, dann okay. Sind wir gleich, ja. Klaus. Ja, ja, 0,5er. Ne? Also, ja, ja, eben, was ich hab anders 4 kleine. Ja. Diese 0,33er, die hängen ja hier in Bayern so als Pröbchen an dem richtigen Kasten dran immer nur. Ja, so bayerische Bier gibt es ja als 0,33 nicht, ne? Das Tegernseher gibt es als 0,33. Echt? Auch. Ja, echt? Schimpft sich hier immer Löschzwerg dann. Okay. Ja. Wird aber, glaube ich, selten genommen. Nur von Touristen. Ah, da freue ich aber mich schon aber, drauf. Aber wenn ich da im August auf der Hütte Tegernseher hell zu trinken. Aber wenn ich das so höre, bin ich ja richtig neidisch. Also ich war ja noch nie so der Konzerttyp. Ja, schade eigentlich. Du verpasst was. Ja, also das Lustige ist, also das erste, was ich live gesehen habe, ich mit 14 Jahren bin ich in einen Bus gestiegen, bin in die Dortmunder Westfalenhalle gefahren und habe, was war denn das? Das war so eine Oldie-Show von Thomas Gottschalk. Ich fand mit 14 Jahren fand ich so diese ganzen Sachen aus den 60ern, 70ern toll. Und da gab es ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle. Ich bin mit dem Bus gefahren mit lauter alten Leuten und ich war 14 Jahre. Es war super geil. Also, mein erstes Konzert war Saarbrücken, Saarlandhalle, Udo Lindenberg, Feuerland Revue. Okay. Ja, dann habe ich, wie hieß das früher? Peters Popshow, das gab es früher. Ja, ne? Ja, Ja, Peter, das habe ich mal live gesehen, Peters Popshow. Aber so richtige, die erste eigene Band war, die ich live gesehen habe, und ich glaube, das war die erste Band, die aufgetreten ist mit einer Lasershow, war Barclay James Harvest. Habe ich live gesehen. Das war geil. Das finde ich gut. Schweigen. Keiner kennt sie. Doch. Also wer die nicht kennt, das wäre schlimm. Ja, Hymn. Hymn, Berlin, Hymn. Life is for Living. Ja. Also mein erstes war tatsächlich BAP, und zwar in der Sporthalle in Meinerzhagen. Da waren die noch nicht so bekannt, wie sie dann später dann waren. Ja. Ja, super geil. Letztes Bier. Letztes Bier, oh. Dann ist alle dann? Was? Dann geht's an den Äppler. Auch noch. Dann muss der Schreihals dran glauben. Und ansonsten Live-Konzerte halt mit meinem Vater, dann, da waren wir immer mit bei. wenn der irgendwo gespielt hat. Aber das war immer nichts so richtig Großartiges. Aber so von ersten, aber Klaus, wo ich Eintritt bezahlt habe, war Bab. Hat damals 5 Mark gekostet, Eintritt. Oh, das ist billig. Dann habe ich gesehen, Konzert bei uns, also hier in Nordheim, gibt es so eine Waldbühne. Und das ist der Oberkracher. Ich war musikalisch, habe ich wirklich so Italo Bootmix, diesen 80er-Kram alles gehört, aber ich war durch meine Eltern geprägt. Und es gab ein Konzert bei uns auf der Waldbühne. Roger Chapman, kennt man von Shadow on the Wall, ne? War Roger Chapman, Mike Oldfield, ne? Oder? Ja, ne? Shadows on the Wall war Mike Oldfield, ja. Mit Roger Chapman zusammen, glaube ich, ne? Möglich. Und Klaus weiß, wer noch da war live, und das war richtig geil. 10 Years After. Okay, wer hat Gitarre gespielt? Das weiß ich nicht, aber du kennst sie, ne? Weil das ist ja wirklich, also 10 Years After, ja. Ist der Oberkracher, das ist halt Rolling Stones Zeit. Und ich als 15, 16-jähriger Bub dazwischen, allein gesagt, was machst du? Ich fand das geil, weil ich kannte das von meinen Eltern. Ach so, wenn 15, dann kann sein, dass Elvin Lee noch gespielt hat bei 10 Years After. Weil die haben jetzt einen neuen Gitarrist, das ist auch ganz lustig, das ist so ein junger Bub, der ist, glaube ich, erst 28 oder so, und der spielt auch wahnsinnig geil Gitarre, und du vermisst den Elvin Lee nicht an der Stelle. Das ist also wirklich, wirklich cool. Die sind auch immer noch auf Tour, also die kann man sich anhören, wenn man die irgendwo mal sieht, dass die irgendwo spielen, kann man ruhig mal hingehen. Ja, muss man ältere Generation sein, weil aber 10 Years After, das war geil. Ich kann es halt von meinen Eltern, weil 10 Years After war halt immer so das Pendant zu den Stones für mich. Ja, die sind ja auch, die waren ja auch im Woodstock sogar schon da, ne? Die sind ja auch schon ewig und einen Tag unterwegs. Ja. Ja. Prince wollte ich immer mal live hören, aber der hat ja eine Zeit lang nicht in Europa gespielt. Hat er gesagt, wäre ihm zu kalt. Ne? Wenn du den Status schon hast, dass du dir das aussuchen kannst, ist auch nicht schlecht. Ne? Der Stollfuß schreibt, Peter Frampton wäre auch einer. Das stimmt, da hast du ja recht. Ja, sehr geil, Peter Frampton, super geil. Aber der hat auch in der Band gespielt, Peter Frampton. Ich kenne den nur jetzt als Solokünstler eigentlich. Ja, aber das kann man notfalls schnell mal ergoogeln. No. Gut, dann nochmal ums Bier kümmern hier. Das ist ja, nicht zum Spaß hier. Ja, ist ja der Bierabend. Das lädst du dann wieder im Versuchslabor hoch, ne? Ich denke, oder? Da sind die anderen beiden Folgen auch schon gut untergebracht. Packen wir da wieder rein, ne? So ein eiskalter Fruchtzwerg, das ist was Feines. Da was? Fruchtzwerg. Mit Wodka? Ja, 0,33er Bier, Fruchtzwerg, nicht? Mit Wodka. Löschzwerg. Ja, Fruchtzwerg. Fruchtzwerg. Fruchtzwerg, ja, geht auch. Du musst mit einer. Hetzwerge. Fruchtzwerge, Hetzwerge. Ja. Das ist doch eine Waffe. Ja, da musst du mit einer Einwegspritze oben in den Deckel rein, Wodka rein. Und ja, dann in die Tiefkühltruhe. Mhm. Und dann hast du ein leckeres Eis. Wenn auf dem Putz der Daniel Bialas, kennst du ja, ne? Brombeerfalter. Ja. Das ist ja der Maggi-Typ, ne? Und was, der Maggi-Typ? Ja, ja. Ja. Und ich bin ja, also so, erstmal, Saarland ist ja Standardgewürz auf jedem Tisch. Im Saarland steht eine Flasche Maggi. Auch in den Restaurants. Der Saarländer isst zu allem Maggi. Okay. Ich esse zu süßen Waffeln, da mache ich mir immer Maggi drauf, schon von Kleinkind auf. Bitte und, was? Pui deine. Süße da. Waffeln, wo andere Sahne und Kirsche drauf machen, mache ich mir Maggi drauf. So, und jetzt ist ja... das geht gar nicht. Doch, das ist sehr lecker. Jetzt war mal hier auf Twitter irgendwie, der Daniel ist auch so ein Maggi-Typ halt eben, ne? Und er macht sich auch aufs Ei, auf gekochte Eier macht er sich auch Maggi rein. Ja, das ist okay. Das ist alles okay. Weil Maggi ist salzig. Ja, würzig halt. Ja, Salz ist da auch drin, denke ich mal, ja. Aber jetzt müsste ja normalerweise dieses Ei, damit sich dieses Eigelb richtig vollsaugt mit Maggi, müsste da ja normalerweise auch mit so einer Einwegspritze Maggi aufziehen und dann zack ins Ei rein, habe ich mir gedacht. Nee, ja. Das Eigelb zieht das Maggi richtig auf. Ja, ja, deswegen das wie ein Schwamm. Spritze rein. Nee, brauchst du gar Und nicht. Hast du schon ausprobiert? Nee, ich hab's noch nicht, aber das werde ich mal machen. Das kannst du mal machen, ja. Ja. Dann ist es mehr so von innen dann. Geht bestimmt. Ja, du kannst halt ja. eben ja der Maggi, zum Beispiel Maggi mache ich mir auch ab und zu mal auf die Hand oder also auf der Handrücken. Wenn du so mal Daumen und Zeigefinger wegspreizt, dann entsteht so hinterm Daumen irgendwo so eine Mulde, ja? Also bei mir zumindest mal. Und da mache ich mir Maggi rein und dann schlürfe ich dazu weg. Ja, gut. Aber wenn du gerade sagst, Waffeln mit Maggi, abartige Essgewohnheiten, was wir als Kinder immer gerne gegessen haben, was ich heute auch noch mache, ist eine Eierpfannekuchen ja. und ja. dann mit Mayonnaise und Speck. Boah! Alter, ja. Das kann ich, glaube ich, noch toppen. ja. Toppen wollte ich toppen. Sagen. Ja, rein. Leberwurst, Nutella oder was? Nee. Leona kennt ihr ja alle, Fleischwurst, ne? Also im Saarland sagt man Leona dazu. Ja, den tunke ich immer in die Erdbeermarmelade, in den Erdbeerjoghurt. Okay. Bob, verrat uns doch auch mal ein dunkles Geheimnis deiner Essenskünste. Ich bin noch nicht schwanger, hör mal. Ah, ich bin seit Jahren schwanger. Ja. Naja, bei mir ist das nicht so spannend. Nicht mehr, ne? Also früher habe ich natürlich auch Ei mit Maggi gegessen, weil das passt wirklich. Ja, ja, weil Maggi ist salzig, das passt auch oder so. Ich habe einen Kunden, der macht auch überall Maggi drauf. Nudeln, Maggi. Überall Kartoffeln, Maggi. Alles drauf. Also das, was ihr da erzählt, das ist schon pervers. Also Klaus und Kai, also. Also was ich mache, ich weiß nicht, ob das jetzt unnormal ist, wenn du jetzt ein Brot hast und machst es mit Leberwurst. Die gibt's auch vegan, ja. Dass man dann da Senf drunter macht. Also ich schmier keine Butter drunter, sondern Senf. Unter was? Ja, unter die Wurst. Also irgendwie, wenn ja, ich Aufschnitt okay, habe, mache ich Senf okay. drunter ja statt machen. Butter. Das mache ich eigentlich auch schon immer. Und auch jetzt immer ja. noch als Veganer. Das mag ich einfach. Das ist ja hier genau. die Leberkäs-Semmel, die ist ja auch immer mit Senf. Ja, so. Das so zusammen, kennt ihr so. diesen Zuckerrüben-Sirup? Ja, klar. Grafschafter. Grafschafter. Oder Grafschafter Hart. Ja. Grafschafter Goldsaft. Habe ich griffbereit hier stehen gerade. Ja, Prost! Zum Frühstück. Und dann eine schöne Scheibe Salami drauf. Oh, da war Salami habe ich noch nicht probiert. Mit Käse mag ich es gerne. Ja, komm, oh, Käse oben drauf. Marmelade und Käse geht ja auch. Ne? Ja, genau. Das oder geht. Frischkäse. So, das wollte ich gerade sagen, weil das ist so eine, also Käse, Marmelade, das kriege ich auch noch hin. Aber also Kai, du bist doch nicht normal, oder? Also, habe ich nie behauptet. Normal ist doch langweilig. Der Wiki, sag mal. Du, der 18, 23. Alter! Schatzi, was gibt's denn heute? Schatzi, was gibt's denn heute zu essen? Ja, wir machen heute schön Spaghetti mit Waschpulver, Bolognese. Bäh? Boah. Oder schön also ein jetzt paar Chips aus der Tüte jetzt. In der Pfanne schön angebraten, dann Ei drüber. Jetzt pass auf, Stollfuß schreibt, geht zum Arzt. Dublan schreibt, und er dachte, ich hätte schon alles gehört. Und der WG-Besucher 1823 braucht einen Schnaps. Also jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, wir machen das ja wirklich hier so alle 8 bis 12 Wochen. Aber heute, was hier im Chat los ist, ist der Kracher, oder? Ja, also, schön. Das hatten wir noch nicht, also ihr findet die Folge bei Klaus beim Versuchslabor. Wenn wir das öfter machen sollen, dann schreibt das in die Kommentare. Dann machen wir das natürlich gerne öfter. Denke ich mal, oder? Aber der HT macht's gern öfter. Ja, nee, ich hinten. Mach's lieber richtig. Klaus, ich hab unsere gemeinsamen Skripte studiert. Ich habe nichts gesehen, du hast nichts getan. Hast du gestrichen heute? Du wolltest Zimmer streichen. Ich habe Zimmer gestrichen heute, ja. Hast du heute gemacht? Habe ich mir gedacht, ja. Ja, okay. Ja. Ja, ja. Ich muss irgendwie den Tag rum, ja, hab zwei Wände mal geweißelt. Also da, wo Platz war, habe ich jetzt nicht groß rumgeräumt, keine Schränke verrückt oder so, aber die Wände, die wo frei sind, die habe ich heute schon mal gemacht. Ja, musst du ja, ab und zu musst du mal einfach wieder mal drüber streichen, ne? Wenn du länger wohnst in so einer Hütte, das wird irgendwann schäbig. Aber rauchen tust du auf dem Balkon, ne? Rauchen tue ich draußen, ja. Ja, deswegen. Also ja, aber trotzdem, das weißt du, du weißt es wahrscheinlich besser, wie ich das weiß, das ist dann irgendwann halt trotzdem... Irgendwie ja, gerade in der Küche, meine Frau, ja. Die raucht da auch, ne? Weißt du? Ja, ja. No. Nee, da habe ich heute so ein bisschen rumgetan. Ich bin da nicht der König drin jetzt, aber ich denke mal, so für den Hausgebrauch reicht's. Beruflich, ich habe heute wieder so gedacht, beruflich wäre das nichts für mich, so mit diesem handwerklichen Zeug. Da ich bin nicht zu doof für. Also ja, trotz Abkleben und. Des Tages aber, ja, was du gemacht hast. Ja, trotz, schön. Trotz Abkleben und Folie doch das Parkett getroffen. Irgendwo ist immer noch ein Platz, wo ein Spritzer hin kann, ne? Ja, da hast du ja einen Plan B für, oder? Ja, ja, das ist schon alles wieder sauber. Nee, weil die sind ja weg jetzt übers Wochenende, meine Lieben, und dann, wenn die dann heimkommen morgen, dann ist das da oben wieder schön, da freuen die sich. Haben wir Hörer, die Milch im Kaffee trinken? Also wenn ich Kaffee trinke, trinke ich Milch im Kaffee. Ja. Ja, vielleicht ist die Tasse ja was für dich. Guck mal, schau dir mal den Link an. Ist zwar Facebook-Link, aber... Okay. Was ist das für eine Tasse? Ja, warte mal ab. Jetzt bin ich gespannt. Was hat er denn da vorher reingemacht? Ja, Milch oder was? Kaffee und Milch oder was ist das? Ja, das ist ja egal, was da vorher drin ist. Schaust dir bis zu Ende an. Ach, meinst du wegen dem Rühren? Ja, die rührt von selbst. Na, klasse. Jetzt einkaufen. Nein! Oh, war da nur ein Link zum Einkaufen? Ja, klar. Ups. Nicht klicken. Der Planet Kai hat übrigens einen Amazon-Affiliate-Link auf seiner Seite, wenn man bei Amazon was einkaufen wollte. Der ich Bob schon Bob auch. Ich habe den reichlich genutzt die letzten Tage. Echt? Ja, klar. Wir sind so Millionär hier. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Also immer, wenn ich was kaufe, mache ich das über deinen Affiliate-Link. Oh, guck mal, der Bob. Nee, ich kaufe gar nichts. Ja, du bist also wirklich unmöglich. Was soll ich dazu sagen? Ich hab erst so ein teures Handy gekauft. Ich hab kein Geld mehr, obwohl ich müsste mir schon wieder eine neue Handyhülle kaufen. Ah, das ist so eins von den Geschenken für Leute, die schon alles haben, ne, oder? Da kannst du sowas mitbringen, ja. Ja, genau. Cool. Was hat er da? Eiswürfel mit drin oder was, ne? Oder? Keine Ahnung, irgendwas klimpert da rum. Oder der kocht einen komischen Kaffee, das kann natürlich auch sein. Auch mit sein, Fruchtfleisch. Ja, garnierst du noch schön mit einem Strauß Aldi-Tulpen irgendwie oben rein und dann ist gut. Und genau, ein Stück Leberwurst oben. Ja, ja. Läuft. Und eine Flasche Senf oder irgendwie Marmelade. Irgendwas, was passt halt. Ja, Maggi habe ich gerade gehört, im Saarland dann wahrscheinlich. So. Oh. Maggi im Kaffee. Im Kaffee. Das ist aber harte Kost. Also Kaffee trinke ich schon seit Jahrzehnten nur schwarz. Schwarz, schwarz, schwarz. Nee, ich muss da Milch und Süßstoff dran haben. Ich möchte den Kaffee so, wie er schmeckt. Ich dachte, du bist eher der Teetrinker, Kai. Ja, ich trinke auch Tee, ja, natürlich. Aber weniger schon mittlerweile, ne? Mittlerweile schon weniger, ja. Wird jetzt im Sommer wieder mehr. Aha, ja. Wieso wird das im Sommer mehr? Na, weil ich im Sommer auch kalten Tee trinke. Eistee. Nee, Eistee nicht. Einfach nur ganz normaler Tee, ungesüßt, kalt. Also ich bin nicht der große Kaffeetrinker. Also generell so Heißgetränke nicht. Ich mag Sachen, die in Flaschen sind. Ja, aber wenn du morgens aufstehst, wann sitzt du in der S-Bahn, Klaus? Also. Ja, so gegen 6. Sitzt du schon in der S-Bahn? Ja. Das heißt, wann sitzt du im Bus schon? Um kurz vor 6. Ja, aber du trinkst morgen nicht einen halben schon. Nee, ich trinke morgens Mate zum Beispiel dann oder irgend so was. Oder ein Wasser oder ein Orangensaft oder irgendwas. Kein Kaffee? Nee. Ich bin kein großer Kaffeetrinker und ich weiß, da gibt's ja auch eine riesen Fanbase und dann muss es genau der Kaffee sein mit der Maschine, die mit der Temperatur und genau dem Druck den Kaffee genau durch den Filter durchdrückt, dann schmeckt der erst richtig gut. Ja, schön, aber es sei denn, du hast einen Thermomix. Kannst du auch Kaffee drin machen? Keine Ahnung, mit Sicherheit kann man auch einen Thermomix Kaffee machen. Dumm, denen ist es aber auch leise geworden um diesen Thermomix, ne? Ja, Gott sei Dank. Man hört gar nichts. Ja, vor allen Dingen um den Thermopod ist es so leise geworden wie um den Buschpott. Hat das was mit dem Pott zu tun? Ja gut, das liegt daran, dass Moment, weil um den Podcast ist es auch ziemlich ruhig geworden. Ja, der Thermomix hat keine Batterien, keine Akkus, den kann man dann im Outdoor-Bereich nicht nutzen, wahrscheinlich. Also, kann sein, ja. Ich habe heute ganz standardgemäß im Harz mit Gaskocher gekocht, das geht. Aufgrund deiner Annonce, dieses mit den Pfannen, ja, habe ich heute Pfannen bestellt. Bei Amazon? Ah, scheiße, nicht über den Affiliate-Link. Nee, jetzt echt? Was hast du denn jetzt bestellt? Pfannen, 3 Pfannen habe ich bestellt. Aber jetzt nicht Murica. Nein. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, die musst du woanders bestellen, weil das war gestern so, also die Murica kriegst du billiger, also Pfannen jetzt für den Garten, für deinen Teich zum Grillen oder zum... Ich hab von Petromax die schmiedeeiserne Pfanne bestellt. Ja, hau mal einen Link in Podcast für die Shownotes. Also das ist die 32er. Hau mal einen Link in Podcast. Die 32er, die 28er und die 24er. Tja, dann bitte mal den Link. Man fragt schon. Dach, okay. Nee, keine Dachpfannen, Klaus. Mit Dach, oh Gott, Alter. Hey, das war nur für den Chat. Ja, aber ich bin offen, ich lese das gerade. Das ist die 32er. Dann ja, super. Die 28er und die 24er. Ich kopiere es mal in den Chat damit für die Shownotes. Ich hoffe, dass das jetzt geht mit dem Link. Sehe nicht. So. Ja, ganz sieht gut aus. Besondere. Die kann man nicht gut spenken, weil die so schwer ist, ne? Wer kocht bei euch daheim, Bob? Meine Frau, die hat die 24er. Ich muss die große bedienen. Wieso kann deine Frau die nicht heben, oder was? Nein. So groß. Der Rand muss rund sein. Ja, warum denn das? Stimmt nicht. Für Fischstäbchen brauchst du eine viereckige Pfanne. Das ist das Beste. Da kriegst du die gescheit rein. Ja, Probleme. Ja, mein. Also wenn du einen Pfannkuchen machst, der wird von selber rund an meiner Seite. Ja, aber ein viereckiger Pfannkuchen sieht auch albern aus. Und das für das vegane Zeugs, was für eine Verschwendung. Nachzug, nein, du hast keine Ahnung. Meine Frau ist doch ganz normal. Und die Kiddies und alles. Das kann ich bestätigen, ich kenne die, ist ganz normal. Ja, nix. Danke. Ich aber du isst doch eh nur Pommes, ne? Vegan oder so? Nein, aber ich mach mir schon mal gerade ein bisschen Tofu warm oder so, richtig schön anbraten, knusprig, lecker. Und dann über einen frischen Salat und dann. Oh, schön. Was war denn das? Zati. Der kam aber von ganz weit unten. Wer so spricht, lebt noch. Ich hab nur Tofu gehört. Tofu ist so. Reine Körperbeherrschung, jeder andere hätte gekotzt. Oh, Tofu ist so das widerlich. Das ist aber ungezogen, du. Was du hier machst. Kai, kochst du eigentlich auch selber? Kannst du kochen? Ja, oder bist ja. Du, ja, ja. Bist du, oder bist du so ein Pizzatyp wie der Ralf? Oh, ich esse auch gern Pizza, ja. Ja, aber ich meine, ich weiß, wann hast du Feierabend in der Regel normal? Ja, ich esse auf Arbeit. Ah, okay. Ja. Kantine. Ja. Okay. Und ist gut? Ja. Was willst du machen? Es ist okay. Ja. Was willst du machen? Ja, ja, was soll er jetzt sagen? Ja. Es ja, ist okay. Ja, es ist die schönste Beschreibung für Kantinenessen. Was willst du machen? Ja, ist halt eben, ist ja. Ja. Und am Wochenende? Mutti. Ja, ich war gerade im McDonald's. Nee. Ja, ich war eben wirklich im McDonald's, aber das war jetzt seit. Ich habe einen Big Mac gegessen und einen Cheeseburger. Das war, glaube ich, seit gutem halben Jahr das erste Mal. Ja, das muss ich auch gestehen. Manchmal treibt es mich auch zu der goldenen Möwe. Mich also auch. So, so, nur, so, nur, mal, nicht. ich wäre da jetzt nicht hingegangen, wenn nicht Freunde von mir angerufen hätten und sagten, sie wollten einen McDonald's, ob ich auch Lust hätte. Und da sagte ich, ja, habe ich. Aber ich habe um 20 Uhr einen Termin. Ja. Und ja, dann gehen wir morgen. Ja, sag ich, morgen habe ich um 21 Uhr einen Termin. Ja, komm, du hast keinen Termin, du hast ein Date. Du willst nur nicht nach Zwiebeln riechen. Ja, jetzt sind wir dann um. Also uns ist das scheißegal, wie du stinkst. Ja, ich weiß. Aber wie du stinkst, das ist nicht völlig egal. Die hat gedacht, mein Termin wäre ein anderwertiger. Ja. Mit Damen. Ja gut, also ich habe ja gehört, also du bist ja genauso wie ich, also Podcast hältst du von deinen privaten Leuten und von deiner Facebook-Timeline fern. Die wissen nicht, dass du, ja, das mache ich die genauso. Die wissen, dass ich podcast, ja. Ach die, okay, ja, aber ich mache es auch. Ne, so ganz enge Freunde wissen das schon. Ja, bei mir aber auch. Aber so im Dorf, sage ich mal, die wissen es halt eben nicht. Denk mal, einige werden es schon wissen, weil sie mir, was weiß ich, auf Instagram folgen, wo ich meine Webseite verlinkt habe oder so. Aber ich poste meine Folgen nicht auf meine private Facebook-Timeline. Ja. Ich habe eine Facebook-Seite für den Planet Kai oder Landfunker, aber das hat nichts mit meinem Privatleben zu tun, sag ich mal. Weil, ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns ist es halt eben so, dass dann wirst du im Dorf angesprochen, was machst denn du da für einen Quatsch, was erzählst du da ins Internet oder so, und das will ich mir einfach ersparen, ich meine. Also ich sehe das ganz locker. Ich bin Mensch, ja. Ich bin privat wie auch beruflich unterwegs und ich kann das bezeugen. Er ist ein Mensch. Pass auf, ich will das jetzt mal so sagen. Jeder, der irgendwo ist, hat auch ein Privatleben und ich habe das auch. Das hier ist mein Privatleben. Beruflich bin ich halt eben der Installateurmeister und helfe den Leuten. Ich kriege auch zum Beispiel Retweets oder Likes von Leuten, die Kunden sind, mit denen ich so überhaupt nichts zu tun habe, wo ich eine Heizung installiere oder ein Badezimmer und habe ich sonst nichts mit zu tun, aber die sind jetzt hier und hören sich das an und ich freue mich drüber. Die sollen ruhig hören und sehen, wie ich auch privat bin, wie ich das machst du schon, ja? Ja, das ist mir völlig egal. Also das wollte ich jetzt, gerade in diesem Moment passt das jetzt, ne? Also ich grüße euch alle da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Also. Aber locker bleiben. Wir sind alles Menschen und das nochmal betonen und wenn ich dann muss ich das ja nicht anhören, ne? Ist ja in Ordnung, aber ich mach's genauso wie Kai, also ich halte das auch außen vor. Ich podcaste seit jetzt fast 5 Jahren Geocaching-Podcast. Ich bin halt irgendwann so vor einem Jahr bin ich halt in die Schiene gerutscht durch Micha Making Tracks und habe dann halt Bobs und Bob angefangen zu hören, Planet Kai und Radinger. Das waren so die ersten, die ich gehört habe und dachte, oh, das ist cool. Dann habe ich halt selber was angefangen mit den Hörspitzen. Aber ich habe einfach gesagt, okay, das ist mein privates Ding. Ich poste das nicht auf meine private Seite. Wer meint, der möchte das hören, der hört sich das an. Gut, dann habe ich jetzt mit dem Klaus noch ein Projekt angestoßen. Da haben wir was losgestoßen. Das haben wir beide, glaube ich, selber nicht geglaubt, was da gerade passiert. Und wir wissen auch noch nicht, wo die Reise da irgendwie hingeht oder so. Also wir haben einen Twitter-Account für ein Podcast-Projekt. 80% der Leute kennen wir nicht. Oder, Klaus? Ja, da kommen ganz neue dazu. Also bei mir ist so, kann ich auch mal sagen, ich weiß ganz sicher, dass meine Eltern das hören, weil für die habe ich das ja angefangen eigentlich. Das hast du mal erzählt, ja. Weil einfach, um mal so Lebenszeichen zu geben, auch mit den Kindern halt, weil wir doch weit auseinander wohnen. Und ich weiß, dass einige von den Soulman-Band-Mitgliedern regelmäßig das Versuchslabor auch hören. Weil die sprechen mich dann auch an. Ich schicke mal einen Audiokommentar. Hallo Mama Klaus und hallo Papa Klaus. kannst du machen. Nee, ich finde das jetzt auch, wie der Bob schon sagt. Ich meine, du erzählst ja jetzt nichts irgendwie, was irgendwie jetzt irgendwas wäre, was jetzt nicht jeder wissen dürfte irgendwo. Also ich zumindest nicht. Ja, aber da gebe ich dir ja auch recht, aber allein dieses Medium-Podcast zum Beispiel kennen ja viele gar nicht und wissen gar nichts damit anzufangen. Und ich sag mal, ja, im Freundeskreis oder so wird man ja dann doch mal drauf angesprochen und so, du machst doch Podcast oder so, ja. Und wenn du dann denen erzählst, dass du, was weiß ich, eine dreistellige Hörerzahl hast oder beim Ratinger sogar vierstellig, das glaubt dir ja keiner, weißt du, wenn du dich jetzt da irgendwo auf die Bühne stellst oder so, würden auch keine, was weiß ich, 100 Leute dir zuhören wollen oder so. Aber doch, beim Podcasten halt eben, ja, auch schon, aber weitaus mehr. Wenn du ein Label hast, geht das. Ja, jetzt kein Label damit. Na nee, gut, aber da hast du recht, dass viele hören es halt nicht, weil sie es gar nicht wissen, dass sowas gibt. Das kommt natürlich auch noch dazu. Das ist ja das. Ja, da, viele ja. denken, ja, aber da bin ich noch ein bisschen Quatsch an, was du erlebst, weißt du? Und ich meine, da stellt man sich ja auch selbst ab und zu mal. Ich meine, ich habe mal irgendwann angefangen zu podcasten, da habe ich mir auch gedacht, wer hört sich das an? Und wenn ich dann heute mal gucke, wie viele Leute sich da anhören, dann fährst du da an den Kopf. Ja, siehst du mal. Ja. Und ich meine, das ist natürlich sehr schön und super, ja, oder? In Amerika ist das anders. Also, die wissen alle, was Podcast ist. Hier in Deutschland, ich meine, die Geocaching-Community, die weiß es, weil es gibt viele Geocaching-Podcasts, die wissen, was Podcast ist. Aber die wissen nicht, was für geile Podcasts es nebenher noch gibt. Also, Laber-Podcast, Fußball-Podcast, Koch-Podcast oder was, das wissen die gar nicht. In Amerika oder so, what, ey, you make a podcast about cooking? Yeah, that's great. Das finden die geil. Ja. Die Amis finden das total geil. Wenn du einen Podcast machst, da feiern die drauf. Ja, warum? Weil Amerika ist Apple, das kennt jeder. Podcast ist durch Apple entstanden, weil deswegen gibt's ja auch die Podcast-App von Apple, die heißt Podcast. Die Amis kennen das, aber hier in Deutschland oder so. Ja, in Deutschland, da sind wir noch weit hinten dran. Aber gut, ich bin auch auf der anderen Seite, bin ich kein Facebooker. Also ich habe, glaube ich, mehr Follower auf Twitter, wie ich Freunde auf Facebook habe. Das sagt, denke ich mal, sagt schon alles. Oder ich folge mehr Leuten, wie ich Freunde auf Facebook habe. Das sagt nichts, ist bei mir auch. Geht nicht. Also ich bin da mal und guck mal auf Facebook, was da abgeht, drück mal hier ein Like und da ein Like. Oder aber ich habe auch nicht die Facebook-App installiert, zum Beispiel auf dem Smartphone oder so. Ich bin da einfach nicht. Das ist nicht einfach. Ich suche mir auf Twitter meine Leute aus, denen ich folge. Und bei Facebook ist halt eben, du kennst den, weil du mal irgendwann mit dem zusammengearbeitet hast oder bist mit dem in den Kindergarten gegangen. Aber der postet, interessiert mich eigentlich gar nicht. Und die ganzen Katzenbilder und Sprüche, was weiß ich, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, wie, was weiß ich, wer allein oder so, das ist nicht meins, sorry, aber da ist mir jeder Tweet auf Twitter, wo, keine Ahnung, oder jede Unterhaltung ist mir da tausendmal lieber. Ganz schlimm finde ich die Leute, die Bilder von ihren Kindern da posten auf Facebook, ne? Da haben sie von sich dieses Foto und auf dem Arm das Kind oder im Arm das Kind oder sogar nur das Kind. Also ganz ehrlich, und da spricht nicht der Schnaps aus mir, ich würde mir lieber öffentlich einen runterholen, als das Kind, also mein Kind auf Facebook zu veröffentlichen. Das geht nicht. Ja. Das kann ich nicht machen. Ja. Da finde ich eigentlich, mein Leben ist mein Leben. Das kann ich veröffentlichen, wie ich möchte. Und auf Facebook, das geht sowas von ab damit und da habe ich kein Verständnis für. Das ist nicht meins. Aber sonst Facebook, ach, ist doch harmlos. Macht Spaß. Das ist für mich so mehr dieses Private. Also was ich so, Leute, die nicht Internetmenschen sind, die kenne ich auf Facebook. Ja, so blöd sich das jetzt anhört. Aber die habe ich auf Facebook als Freunde. Und die Internetmenschen, die sind so mehr Twitter. Weiß nicht, ja, ist das bei euch auch so? Ja. Also ich muss so sagen, also Facebook ist für mich eine Plattform, ich brauche diese Plattform, ich nutze diese Plattform, diese Plattform ist unwahrscheinlich wichtig für mich, was das Geocaching betrifft und andere Dinge vielleicht auch, aber alles, was für mich privat ist oder so, wo ich sage, okay, das gebe ich preis, so wie Kai, ich habe heute auf meiner wie heißt es, Timeline oder so bei Facebook oder in meiner Chronica ist es bei Facebook, in meiner Chronica habe ich gesagt, so, passt mal auf, hier, ich war heute im Harz, habe 5 Bilder hochgeladen, finde ich super, die Leute liken das, die wissen, ich gehe wandern, bla bla bla. Ich habe einen Wanderblog zum Harz, also Geocaching und Wandern, den blogge ich nur in Gruppen, wo die Leute, die wandern oder so. Das müssen meine privaten Leute gar nicht wissen, das halte ich außen vor weg. Und ich gebe euch da auch recht. Also, das hörst du immer wieder. Die eierlegende Wollmilchsau für Podcaster ist definitiv Twitter. Ja. Es ist also das Social Network Nummer 1 ganz vorne, weil das sind wirklich nur die 140 oder 160 Zeichen sind es, glaube ich, nur. Zack, zack, zack, da kriegst du alles mit. Ruckzuck mal eben geteilt, zack, zack, zack und so. Und die Podcaster und so, die nehmen das alles auf. Ich meine, wir haben es ja gerade angesprochen, das Problem ist, viele, ich meine, gut, beim Ratinger, das ist unabhängig, jetzt sag ich mal, vierstellige Zahl, das sind natürlich auch wirkliche Hörer, das sind keine Podcaster, aber wir kleinen Podcaster, so mit unseren kleinen Personal-Podcaster, ich behaupte mal, 60-70% der Hörer, das sind selbst Podcaster, und Hörer zu kriegen, da musst du echt Werbung für haben. Und aber das funktioniert über Twitter wirklich am besten. Das sehe ich eh nicht. Jo, ich denke mal, ja, Werbung für Podcasts, ich denke mal, das kommt mit der Zeit halt eben. Du, je länger du podcastest, denke ich mal, umso größer wird dein Hörerkreis auch werden. Also ich mache keine Werbung. Ich mache auch keine Werbung. Es ist einfach nur, dass ich poste, wenn eine neue Folge kommt. Und ja, genau. Wir machen das also mit der Mund-zu-Mund-Propaganda, das läuft ja super. Und das wird von Mal zu Mal, man sieht das ja auch, das werden immer mehr Hörer. Also da macht man sich jetzt irgendwie keinen Stress deswegen. Nee, immer weitermachen. Je mehr Nudeln du an die Wand werfst, umso mehr bleiben hängen. Gut. Ja, so ist es. Ja. Die hängen bleiben, die wollen wir haben. Ja, das sind aber meist die Eiernudeln. Und die kann ich nicht essen. Sowieso nicht. Ja, nur so mal bildlich gesprochen. Ja, aber also mir ist es auch wurscht, ob da jetzt, was weiß ich, 100 Leute zuhören oder 500. Das ist mir völlig egal. Genau. Also, ja. Ich hänge da nicht den ganzen Tag in meinem WordPress drin und gucke, wie die Downloadzahlen sind. Das ist mir wurscht. Nö. Ich gucke da einmal rein, wenn ich eine neue Folge veröffentliche und gucke, was die alte Folge, wie viel Hörerschaft die gebracht hat oder so. Und ah ja. Jetzt habe ich noch was, worauf ich Wert lege. Ich habe ja meine Internetseite auch für meine Firma, jörg-beckmann.de. Ja. Und die habe ich mal mit diesen Google AdWords, weiß nicht, kennt ihr das? Mhm. Ja. Ja, habe ich mal so ein bisschen angefangen einzutragen, das dauerte nicht lange, da rief mich die Alte auch gleich an. Ja. Frau Google? Auch, ja, Frau Google. Ja, und hier und da und bei uns geht das nach Klicks. Für jeden Klick zahlen sie bei uns, nicht für jeden Dings, für jedes Wort. Ich so, oh, das hört sich ja interessant an. Ja, was wollen sie denn haben für so einen Klick? Da wollte die einen Euro für haben. Und da habe ich gesagt, nein, meine Lieben, so geht das nicht. Sag ich, so viel Geld habe ich nicht. Nachher kriege ich da 100 Klicks, da muss ich 100 Euro bezahlen. Ja, sagt sie, in der Regel bezahlen die so 100, 200, 300 Euro im Monat. Ich sag, nein. Das kann es ja wohl nicht sein. Und weißt du was? Ich habe nach Heizung Notdienst Lemgo gegoogelt, ja? Mhm. Da war ich auf Platz 10 in der Google-Suche. Also Seite 10 habe ich mich gefunden. Ja. Ich bin nicht in Lemgo, okay. Und nach diesem Gespräch, also 2-3 Tage später, war ich gar nicht mehr zu finden. Ist komisch, ne, oder? Ich weiß nicht, ich habe nichts geändert an der Seite. Ja. Ach ja, die sind böse. Meine persönliche Meinung. Sorry. Hat nichts mit euch zu tun. Tja, Mädels, was meint ihr? Wollen wir mal so langsam zum Ende kommen? Gleich mit den Großen anlegen. Ich hab erst 3 Bier getrunken. Ja, ach so, eben. Ja, wir können auch gerne weitermachen. Klar, gar keine Frage. Der Klaus ist eingeschlafen. Gibt's noch Themen, Klaus? Ja, ich bin noch hier. Also, wegen Werbung für Podcast, haut das Zeug ruhig auf Twitter, ne? Ja, ich kümmere mich. Der Klaus, das ist unsere Werbetrommel. Kann man sagen, wie man will. Apropos also, Klaus, Werbetrommel. Du kennst doch dich in der Podcast-Szene aus. Ich habe da einen neuen Podcast gefunden. Ich weiß gar nicht, ob du den schon kennst. Warte mal, ich muss suchen. Trommelwirbel? Ja. Planet Kai. Mesputine. Fantastica.org. Ja. Kennst du den? Ja, der erzählt Märchen. Gut, alles klar. Der ist nett. Ich habe gedacht, ich will einen Podcast finden, wo der Typ da mitkennt, aber nee. Er kennt ihn auch. Ja, so. Der, vor allem, der hat mehrere Podcasts in seinem Portfolio, ne? Der hat, glaube ich, drei oder vier, ja. Da musst du ja mal die Feeds ja, zukommen lassen. Ja, genau. Und den schönsten finde ich, der liest halt Märchen vor, also Gebrüder Grimm. Ja, ja. Ja, das höre ich mit den Kindern ab und zu hier abends noch. Das höre ich auch ab und zu mal beim Gehen. Ja. Wenn ja, aus dem Wald einer rauskommt, da schrecke ich immer. Den kenne ich schon. Dachte, ich hätte mal einen gefunden, den der Klaus nicht kennt. Ja, Pustekuchen. Ja, aber der Klaus, der ist da allgegenwärtig, der kennt sich aus. Ja, das stimmt. Also, das sammelt sich hier mittlerweile einfach automatisch. Du, ja. Freitags arbeitest du ja nichts mehr, ne? Doch, das mache ich zwischendurch. Ich sitze ja den ganzen Tag vorm Rechner und ob ich da eben zwischendurch mal einen Tweet raushaue oder nicht. Ich habe die Twitter-Nix und die Feeds und die Homepages in dem Excel drin. Die brauche ich nur rauskopieren und wenn ich viel Spaß habe, dann schreibe ich noch einen netten Satz eben dabei. Okay. Das geht ratzfatz. Bin ich ja beruhigt. Ja. Dann geht's ja wirklich ratzfatz. Weil das ist ja schon Wahnsinn, was du da abdrückst. Das, ja. Ich kann gerade mal gucken, ich hab heute wieder was Neues hier zugespielt gekriegt. Das Radiomobil. Die arbeiten gerade an ihrer Nullnummer. Mhm. Die haben mich angeschrieben. Dann schauen wir mal. Wir könnten eigentlich noch erstmal fertig machen. Wir könnten noch Bierzitate vorlesen. Was haltet ihr davon? Ja, wenn du da was hast. Bierzitate, ja, ich hätte. Ja. Die erste Pflicht der Musensöhne ist, dass man sich ans Bier gewöhne. Was denkt ihr, von wem das ist? Keine Ahnung. Boah, Martin Luther. Wilhelm Busch. Wilhelm Busch. Klasse, ne, oder? Ja. Das ist schön. Hast du noch mehr? Komm. Es wird bei uns Deutschen mit so wenig, Es wird bei uns Deutschen mit wenig so viel Zeit totgeschlagen wie mit Bier trinken. Ja, das war Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck. Und ach ja, der Guru. Also, ich kenne nur. Gott gibt dem Verstand, dem Hopfen nimmt er. Oder der Hopfen nimmt ihn. Ja, so. Genau. Das Schönste an der Gartenarbeit ist das Gießen. Das sind so diese 0815-Sprüche, die du so in jedem Gartenhäusel findest irgendwo. Meist so ein Holzbrettchen, wo das dann irgendwie so mit dem Lötkolben drauf gezimmert wurde oder so. Ja. Das ist ja sowas, was mich bei Facebook dann immer so ein bisschen abstößt. Diese ganzen Sonnenuntergangsfotos, wo dann irgendwelche Pseudo-Lebensweisheiten draufstehen. Manche sind aber auch cool. Also ich habe da auch mal eingeteilt, aber die meiste kannst du nicht. Das ist so Kalenderblättchen. So pixelig, ne? Ja, Kalenderblättchen für Arme hier. Das hast du früher abgerissen und in den Mülltonnen geschmissen. Ja, und wenn du dann so 12 Stück davon durchgeklickt hast, ist bei mir Facebook direkt wieder zu an der Stelle. Ich habe noch zwei gefunden. Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen. Und dann noch eins von Wilhelm Busch. Ein Bock ist jenes Tier, welches auch als Bier getrunken werden kann. Ach so, genau. Bockbier. Ja, dann man reimt sich nicht. Ich dachte... Ich habe mir dann gedacht, wenn du doch Facebook auf dem Handy nutzt, mit deinen mobilen Daten, da ist doch jedes Kilobyte eigentlich geschrottet, oder? Ja, habe ich nicht. Direkt ausgemacht. Das braucht kein Mensch. Oder ein Liter Bier ist das Maß aller Dinge. lieber Bier im Bauch als Wasser im Kopf. Ja. Flüssigbrot. Ja. Naja, gut, schön. Ist egal. Lebensweisen, ja. Ja. Genau. Lieber Gras rauchen als Heuschnupfen. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Ich glaube, ich habe die gleiche Internetseite, aber den geilsten Spruch hat er nicht genommen. Am achten Tag schuf Gott das Bier und seitdem hört Mensch nichts mehr von ihr. Oh. Aber Willem Busch finde ich schön. Willem Busch kommt bei mir hier aus der Region. Max und Moritz ist schön, ja. Ja, Willem Busch kommt bei mir aus der Region. Ebergötzen. Echt? Ja, die Willem Busch-Mühle ist in Ebergötzen und das ist 15 Kilometer von mir. Ja, so 15 Kilometer habe ich bis zur Nicole, ne? Wer ist Nicole? Das ist da, wo die Eberglötzen. Ach so, ich dachte, die hast du auf Tinder kennengelernt. Nee, die hieß anders. Wo war das? Irgendwo hat einer letztens erzählt, irgendeiner hat Tinder durchgespielt. Ach ja, bei Böhmermann und Schulz. irgendeiner hat Tinder durchgespielt. Echt? Kann man da durchspielen? Okay. Muss mal gucken, auf welchem Level ich bin. Ja, ich hatte jetzt letztens ein nettes Thema, Sprüche für den Grabstein. Fand ich auch ganz witzig, ne? Da gibt's doch so Bücher mit diesen Todesanzeigen. Ja. Heute keine Vorstellung. Oder ich persönlich finde ganz nett, wenn du jetzt so mehr das höhere Alter erreicht hast, so über 80, wenn du dann einfach draufschreiben lässt, only the good die young. Das hat dann auch was. Also wir hatten es ja gestern auf dem Raucherbalkon, ich fand ja auch total nett, Bahndurchsagen. Da gibt es ja den Twitter-Account, ne? Ja, super geil, finde ich super geil. Der ist geil. Ich hab da mal, nee, das war kein Bahn, das war, da gibt's auch ein Buch für Flug, also von Flugzeugen, also was die Kapitäne so, was weiß ich, wenn sie Landebahn verpasst haben oder so irgendwas. Da habe ich, glaube ich, ein Buch davon mit den ganzen Sprüchen, was der so beim Reisen mit dem Flugzeug so alles passieren kann. Ja, aber. Oh. Jetzt habe ich euch durcheinander gebracht, OO. Mit dem OO, ja. Ja, ganz ehrlich, wenn du diesen Twitter-Account liest von den Bahnen, meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Stuttgart. Ladies and gentlemen, we are arriving at Frankfurt. What? Ja, es ist der Hammer. Wenn ihr könnt ja alles vorlesen. Ja. Grund für unsere Verspätung sind hauptsächlich besetzte Gleise in der Gasse der Langsamen. Das sagen die ernsthaft durch? Alter, da packe ich mir eine Birne. Aber nicht bei der Deutschen Bahn, oder? Das ist ein offizieller Account von der Deutschen Bahn, glaube ich. Nee, das glaube ich nicht. Nee? Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutsche Bahn so einen Account hat. Follower haben sie auf jeden Fall ohne Ende. Ja, und was geil ist. Ich schätze die Bahn auch eher mehr so humorbefreit ein, eigentlich, ja. mit der ganzen Geschichte. Aber gut, dann, ich müsste dann jetzt, glaube ich, mal langsam so ein Eierlikör noch trinken, dass der mal wegkommt. Ja. Also, wenn ich mich gleich nicht mehr melde, dann... Stößchen! Was? Ich hab so was Schönes gar nicht, aber Eierlikör bringen wir bei mir ja nicht. Ja, das stimmt, das darfst du ja nicht. Da musst du mit Eiersatz selber einen anmischen irgendwie. Ein Eiersatzlikör. Eiersatzlikör, genau. Gibt's Eiersatz für Veganer? Ja, klar. Ja, definitiv. Vegane Eier. Aber es ist echt beeindruckend, wie wenig Speisen eigentlich Ei brauchen, um gut zu schmecken. Die wenigsten sind da, die Ei brauchen. Also Kuchen kannst du meist das Ei einfach weglassen. Hab ich festgestellt, jetzt die letzten 2,5 Jahre, wo ich es mache. Zucker ist wichtig, glaube ich, bei Kuchen. Ja, Zucker musst du schon haben. Du musst auch irgendwie das Fett haben. Also, aber es muss halt eben auch keine Butter. Es kann auch Margarine sein. Rein pflanzlich, das ist kein Problem. Also Kuchen geht ganz, ganz, ganz, ganz oft auch vegan. Ohne irgendetwas am Rezept zu ändern. Du musst nur das Ei einfach weglassen. Das ist jetzt nicht, dass es dadurch irgendwie fluffig wird oder bestimmt irgendwie sonst nicht geht oder irgendwie sowas. Alles Quatsch. Das geht ohne Ende und auch ohne Ei. Ohne Ende und ohne Ei. Ja. Schön. Ich habe gerade einen Folgentitel hier. Ohne Ende und ohne Ei. Ja, genau. Klasse. Girard, der kloppte auch mal die Dinger aus. Der hatte ja für einen Geocaching-Podcast, für die Cache-Frequenz, was war das? Viele Bäume sind ein Wald. Ja, recht ja. So. Das stimmt schon. Ja. Ja gut, also ich halte fest für heute Abend auf jeden Fall. Mit dem Bob treffe ich mich mal hier, können wir auch ja im Teamspeak machen und reden mal über veganes Essen, weil da brauche ich wirklich noch Tipps, weil unsere Kurze das halt durchziehen will im Moment und habe ich schon mal gesagt, ich werde das in meinen Möglichkeiten unterstützen. Ich muss ja nicht mitmachen, aber wenn sie sich das so wünscht, ne, kann man ja machen. Unterstützend. Ja, unterstützend helfen. Ja, und aber Bob, ich brauche halt wirklich Sachen, die schnell gehen. Ich meine, klar kann ich mir irgendein Rezept irgendwo ziehen und dann stelle ich mich in eine Stunde hin und koche da zusammen, aber ich brauche halt Sachen, die schnell gehen. Und Bob, du bist bist du der einzige Veganer bei euch? Ja. Und kochst du selber oder deine Frau kocht für dich vegan? Ja, halb, würde ich sagen. Also meine Frau kocht auch sehr, sehr viel für mich, aber die kocht dann doppelt, ne? Also für sich anders. Okay. Ja. Okay, du hast ja eine andere Überzeugung als die Tochter von Klaus, weil Klaus seine Tochter, ich glaube, was sagt sie? Gibt schönere Haut. Hast du schönere Haut gekriegt? Ja, schon. Warum? Seidenmatt oder was? Ja, das muss man aber auch. Das. Also ich habe eine Gesichtshaut wie ein Babypo. Das kannst du wirklich fühlen. Das ist ganz seidig und schön weich. Seidenmatt. Hallo, ich bin der Herr Beckmann mit dem Seidenmattenglanz. Ja, gut, ich meine, Bob ist jetzt. Ich bin nicht Hatti, ich bin Matti. Der ist gut. Oh Gott. Ah, super. Oh Scheiße. Ja, zieht euch rein, Mann. Jungs, ich sage einfach mal, ich sag mal Prost. Prost. Ich hab Lea. Mahlzeit. Ja, so. Da wird aber schwer geschluckt, oh. Mann, jetzt geht's los, Leute. Ja. So, also. Also, wer Anspruch hat, der sollte jetzt abschalten. Ja, genau. Ich geh mir mal den Äppler holen. Wollte ich gerade sagen, wag dich mal den Apfelwein jetzt. Ne? Jetzt geht's los. Ja. Meine Damen und Herren, für Sie sinkt ab heute Abend das Niveau. Genau. Ab jetzt. An der Gitarre, Klaus Backhaus. An der Gitarre, an den Drums, Mr. Backman. Bobson Bob. Und Vocals machen wir alle vier. Vocals Hatti und Kai. Wow. Ja. Auch bekannt als Marianne und mich. Ja, wer ist, müsst ihr selber auslosen ab an der und Stelle. Spielt Hatti auch noch den Bass. Hab ich auch schon gehört. Gesundheit. Schulz. Oh, gibt's okay, bei ganz unten. Ja, gibt's bei Audacity so einen Rülpsfilter eigentlich als Add-on? Glaub nicht. Klaus macht heute noch Nachtschicht, der bestreitet. Hast du noch Auphonic frei? Ich mache immer Nachtschicht. Aber du hast das. Nee, pass auf, das ist ja über 2 Stunden heute. Ich hau das durch Auphonic durch. Ja, genau wie letztens. Und dann schickst du es mir, ich schneide. Ich hau es in eine Dropbox rein, dann kriegst du den Link und du haust dann. Der Saarländer ist müde. Ey. Vorsicht. Der Saarländer trinkt jetzt hessischen Apfelwoi. Vorsicht, hat die ganz dünnes Eis. Du hast bei den Landfunkern gesagt, du bist ein, Was hast du gesagt? Du bist ein saarländischer. Nein, Wer war das? Alter, das ihr, geht gar- mit Ankündigung bitte, ja? Genau, demnächst. Nein. Ich trink Eierlikör, der ist so geschmeidig da. Das ist ja. Wie hieß der Hit von den Queen? Another One Bites the Bastard? Landstuhler has left the chair. Ja, so, jetzt hast du es geschafft. Ja, hat sich ausgekotzt. Die Katze war's. Nee, du hast doch gesagt, du bist so ein saarländischer du sprichst saarländisch-pfälzisch? Nee, was war das? Saarpfälzisch. Ah. Ja, es gibt, saarpfälzisch, saarfränkisch. Ja. Sag mal, Klaus, das ging ja gar nicht. Mir sind die Ohren weggeflallen, Alter. Hast du in die Küche gekotzt? Ja, er ist kurz AFK. Ich denke mal, dass er jetzt aufwischen ist. Alter. Der war gut. Und ohne Vorwarnung. Ja, aber läuft, ne? Ja, haben wir noch Themen? Oh, ist der Äppler gut. Nein. Jetzt erklär mal, gibt's da einen Link zu, was du da gerade trinkst? Nee. Doch. Mach mal. Ich muss mal suchen. Das ist der Originale von dem Schreihals. Das Original vom Schreihals, abgezapft und frisch verkorkt. Nee, ist von 2014 der, den du hast. Setzt er den selber an? Der ist nicht frisch verkorkt. Ja, klar. Natürlich war der frisch verkorkt. Da muss ich den Schreihals mal anschreiben, muss mal sagen, ich hätte das auch gerne. Ja, von 2014 wirst du wohl keinen mehr kriegen. Ist mir egal, wenn der gammelt. Aber Appleboy hört sich gut an. Klaus, echt AFK? Ach, steht da kurz AFK. Ja, wahrscheinlich aufwischen. Schreihals.de und da gibt's dann Apple. Ja, mit 2Z. Ja, und da gibt's dann Appleboy zu bestellen? Bot-App? Nein, zu bestellen nicht. Da kriegen nur die ausgewählte Hörer schon. Der schenkt er dir. Ja. Wenn du dich fein benimmst, ihm mal einen Kommentar schreibst, vielleicht, ich möchte gerne Appleboy trinken. Okay, wenn die Folge online ist, sage ich hier, hallo lieber, wie heißt er? Carsten, ne? Mhm. Hallo Carsten, hier ist der Hatti. Ich möchte auch mal gerne so ein Bäuerchen machen wie Klaus. Aber das war schon ein Bäuerchen für Große, oder? Ja. Also wirklich. Alter, sag mal, hast du aufgewischt? Ich Unmöglich, ja. Ich glaube, Klaus war das gar nicht. Nein, sowas meine ich. Ich habe ja hier Push to Talk. Ich übergebe mich live. Ich halt gerade, da war ein Brocken dabei. Habt ihr auch was gehört? Ja, mach's mal weiter hier. Mit dem Schreihals muss ich auch noch was sagen, naja. Dann sag doch mal, wir sind gerade beim Schreihals. Ja. Die Landfunker haben auch eine Kommentarfunktion, ne? Dann müssen wir nicht hier im Podcast. Ach so. Das haben wir. Schreibe ich jetzt rein, der Schreihals war ein geiler Typ, den müsst ihr immer einladen. Ich trinke Appleboy. Ja, mach ich. Das ist super. Ich schicke einen Audiokommentar. In Deutsch. Ja, aber per E-Mail, sonst vergesse ich es immer. Ja. Okay, war eine Chaos-Sendung, das kann ich ja sagen. Ich habe während dem Stream, der Stream lief und wie ich ihn da hier ausgemacht habe, habe ich gemerkt, dass die Musik auch noch lief die ganze Zeit. Nochmal würde ich sowas nicht machen. Also ich war fix und fertig mit dem scheiß Heuschnupfen, echt. Glaubt mir kein Mensch. Ja, was glaubt mir kein Mensch. Hört das? Hört ihr es? Es glaubt mir kein Mensch. Klaus, Mensch. Was wolltest du denn zum Carsten, zum Schreihals sagen? Ach so, ja, falls er das hört. Das geht eigentlich überhaupt nicht, dass er dem Karl folgt auf Twitter und mir nicht. Das ist merkst du was? Was machst du wohl verkehrt, Klaus? Ja, mein Praktikanten zu viel Freiheit gelassen, offensichtlich. Ja, der ist schon ein bisschen engagierter wie du, ne? Der fährt zum Beispiel schon zum Spotstock. Zum Spotstock. Spotstock. Genau. Ja, ich kann mich ja nicht um alles kümmern. An die Konservenhörer, das Level ist erreicht. Lange dauert's nicht mehr, dann bin ich auch platt. Jo, wie hat schon gesungen, Man at Work, We Come from Down Under. Ja, ja. Where women blow and men shunder. Naja, nun, das ist das Motto der Sendung, oder? Ja, so. Was ist das Motto, ja. Motto der Sendung? Das Motto der Sendung war eigentlich mal irgendwie mal, ihr drei habt euch abends mal getroffen. Ich bin zugestoßen und dann haben wir alle mal das Aufnahmeknöpfchen gedrückt und ja. Nein, wir wollten, einen Biertrink-Podcast machen, wo man auch görbsen darf. Genau. Und das war der Ursprung der Sendung. Ich muss mich am Riemen halten, weil ich trinke ja Äppler. Ja, du gehörst eigentlich gar nicht dazu. Du musst dich am Riemen halten. Das dreckige Ding packst du an? Naja, so Apfelwein schlägt auch schnell durch, ne? Da muss man aufpassen. Oh. Es gibt ganz was anderes wie GURPS. Ja. Das gibt schön Glanz auf dem Ködel morgen. Da wären wir dann wieder beim Duschen mit dem Handtelefon in der Ritze, ne? Ja. Für 5 Minuten das schöne Spiel vom Raucherbalkon spielen? Klaus, was habe ich als letztes in der Podcast-App am Laufen? Nebensprechen. Nein. Also, nee, welches denn noch? Haben wir noch ein Spiel? Wir spielen jetzt das Spiel, es gibt jemand ein Wort vor und das letzte Wort, da wird das nächste Wort mit begonnen. Oh Gott. Dann mal los. Oh ja, und dann fangen wir oben an hier. Der Bob fängt an, dann der Kai, dann der Hatti, dann ich. Also, ich das verstanden. Nein, es muss ein zweistelliges Wort sein. Also es müsste sein. Hä? Ein zweistelliges wie ja oder. Also ein zusammengesetztes Hauptwort. Nein, also Sportplatz und dann Platzwart. So. Ach so. Ja, schon verstanden. Ich fange an und wer kommt dann? Kai. Dann der Hatti, dann Klaus, okay? Genau. Mein S hier weg. Genau. So wie es im Teamspeak steht. Genau, in der Reihenfolge. Und dann das, ja. Okay, ich habe hier eine Bierflasche. Flaschenhals. Halskrause. Der Joker ist ja, dass man Schnaps trinken muss, wenn man nicht kann. Ne? Halskrause. Warum hast du nicht Halsschmerzen genommen? Dann hätte ich Schmerztablette sagen können. Halskrause. Ich habe Halsschmerzen gesagt. Sehr schön. Ja, Schmerztablette. Tablettenkoller. Achso. Was? Tablettenkoller. Oder such Tabletten. Ah ja, okay. Ra. Jetzt bin ich gespannt. Ra? Rhabarber. Bevor er sich einpackt, können wir ja weiter spielen. Hallo, stopp, hallo, ich glaube, du hast damit angefangen. Radioabspielstation. Oh Gott. Jetzt musst du was auf Bio-Abspielstation sehen. Abspielstationsregal. Regal. Regal. Regal. Der Chat darf gerne mithelfen. Regalaufbauanleitung. Oh. Anleitung. Aufbau. Du brauchst nur Leitung. Ah, nur Leitung. Na klar, ist das letzte Wort. Hilfe. Schulz. Leitung. Schulz. Anleitungsgehilfe. Nee, du musst mit Leitung anfangen. Ja, Anleitungsgehilfe. Nee, mit Leitung. Leitungsgehilfe, mein Gott. Tick, tick, tick. Magst du einen Telefonjoker haben? Warum? Hattie. Ich hab da Leitungsgehilfe. Nee, hat die. Ja. mit Gehilfe. Der kommt nicht in Quark da, in Nörten. Gehilfe? Da ist doch schon doppelt Gehilfe. Ich fäll dich doch nicht so an. Die ich auch brauche gleich, wenn ich ins Bett gehe. Hilfspaket. Gehilfspaket. Paketfahrer. Fahrer. Nicht Fahrer. Nicht Pfarrer, sondern Fahrer. Ne? Fahrerentlohnung. Oh Gott. Lohnsteuer. Oh, okay. Steuer. Das Saarland hat die, Grenzen hochgezogen. Licht ist aus im Saarland. Was? Wieso? Ja, was? Du bist dran? Ja, ja, hat er doch schon. Dran. Lohnsteuer. Du bist dran. Was hast du gesagt? Lohnsteuer. Steuerfachgehilfe. Boah, du hast hier raus. Fachgehilfenausbildungszentrum. So. Ausbildungszentrumsputzhauptgefreitenangestellte. Ja, schön. Angestelltenentgelt. Oh. Entgeltmechaniker. Was? Das gibt es nicht. Ah, das ist bestimmt ein Ausbildungsberuf in Niedersachsen wahrscheinlich, oder? Prost. Prost. Also, Mechaniker Frühstücksraum. Raumausstatter. Na, das war mir klar. Das war mir klar. Ja, aber was mache ich jetzt auf Statter? Ausstatter. Ausstatter. Okay, an dieser Stelle brechen wir das ab und Kai wird die Sendung mit einem Zungenbrecher fortsetzen. Mhm. Kai, fang wenn an. Wenn Auerdiger, Uhrdiger, Nummerdiger, Schildschild, Uhrdiger, Auerdiger, Solandiger, bis Auerdiger, Uhrdiger, Nummerdiger, Schild. Reicht. Der war gut. So 6 wie mehr 5 gibt's G4 bei mehr 3, die 2 ähnlichste sind. Wow. Ja, Hatti. Ja, Hatti, jetzt du. Hau mal rein. 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Züricher Zoo. Gut, ich trinke einen Schnaps. Ich kann nur, wenn Fliegen hinter Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen nach. Schön. Ich brauche keinen Schnaps trinken. Komm, Klaus, jetzt zähl dich nicht so. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische, frisch, Fritz, frische Fische. Na, das ist schwierig, wenn man was getrunken hat. Ja, jetzt aber. Okay, dann haben wir das auch durch. Haben wir noch Themen? Oh. Das war Kai. Ja, im dichten Fichtendickicht. Der ist schwierig. Der ist schwierig. Im dichten Fichtendickicht stehen dichte Fichten. Dicht, ne? Ja. Dickicht. Und jetzt, der hat immer einmal ganz schnell diesen Satz, bitte. Das kriege ich hin. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Mach mal, schnell. In Ulm, Ulm, Ulm, Ulm herum. Was? Yay. In Ulm, Ulm herum? In Ulm und um herum. Gut, ja, auf jeden Fall zur Nachahmung empfohlen. Ja. Lass uns mal beenden, das Ganze. Ich denke, ne? Ja, ja, reicht für heute. Ja, zumindest. Noch in Ruhe ein bisschen zu, live, genau. Können wir ja noch ein, ja, Bierchen trinken. Genau. Aber, zumindest den offiziellen Teil. Ja, du so hast ja Apfelsaft mit Sprit. Wollen wir im Kanon singen? Was denn? Gottes Willen, was denn? Ich fange an. Danke für diesen guten Morgen. Nein, Jakob. Läuft nicht, ja, das funktioniert ja nicht. Nein, nein, nein, nein, nein. Keine Kirchenlieder, bitte. Da kommt dann irgendwann die schöne Textstelle: Danke für meine Arbeitsstelle. Wer das montags morgens singt, den kannst du gleich vor den Zug stoßen, einfach mal. Da bist du ja. Old ja, man fragt gerade im Chat, ob man dann zu uns im Channel stoßen darf. Wir kommen auf den Raucherbalkon, weil das Passwort für die Genießer ist geheim. Ganz geheim. Das kenne ich noch nicht mal. Das kennt nur der Bob. Alles klar, jetzt ja. Nachdem Hatti mir das verraten hat für den Stream. Ja, los, komm, dann hau ich jetzt das Radio wieder rein. Und wir sind jetzt wieder auf dem Balkon. Ja, dann sagen wir für die Konserve tschüss, danke. Macht's gut, Leute. Ja, und immer eine Flasche übrig behalten, gell? Für die Gäste, die da kommen mögen. Genau.